die Sterne. Mit wem? Die Sterne waren mit dem, oder? The Stars dann. Voll zu Ende. Schicke Platte, hä? Ja, ne? Ja, der Song kam am Dienstag mit Johnny. Schön, dass er dabei war. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ach nee, ich habe ja noch ein Stück für dich mitgebracht. Ach. Ja. Willst du das jetzt ansatzlos so spielen? Willst du noch ein paar Worte zu sagen? Willst du mich fragen? Willst du mich preisen und loben? Nee, bist du schon aufgeregt? Nee. Preise den Herrn Kutten. Ja. Ich bin heute wieder ein bisschen überdreht. Ich mach schon. Was hast du denn genommen? Hier, zwei Komponentenlack. Zwei wen? Zwei Komponentenlack. Der ist ja auch nur zum Riechen dran. Jedenfalls. Ach Mensch, die wollen jetzt kodeinhaltige Hustensäfte verbieten, weil die auch drehen. Ach, und scheiße. Das Schlimme ist, das Blöde ist aber, dass ich bisher noch nicht rausgekriegt habe, wie die drehen, was man da machen muss. Ich habe vor 15 Jahren schon drüber gelesen, bei Kerouac on the Road. Da steht da, dass irgendwie einer von diesen Typen, kennst du das? Wie heißt der? Kerouac. Kerouac heißt der. Kerouac? Bist du sicher? Na, ist logisch. Wie heißt denn Jack Kerouac. Jack Kerouac. Und die... Das ist aber auch ein scheiß Name zum Aussprechen, muss man Kerouac. Dazu... Kerouac? Echt? Kerouac. Bist du ganz sicher? Ziemlich sicher. Kannst du ja mal... Ist jemand am Telefon? Kannst du ja mal gucken. Wir im Süden nennen den Kerouac. Ah ja. Ist Kinder am Telefon. Vielleicht kann man hier... Ach Mensch, wenn jetzt mal in der Amerikanistik studiert hätte und das genau wüsste, dann wäre das interessant. Oder so ein Straßenpoet, der weiß das ja auch. Na, die haben immer nur vor, das zu wissen. Kerouac, da brennt, da ist auch einer, der hat immer Kodeinhustensaft und brennt den. Ja, du musst nur genug davon nehmen. Ach so, funktioniert das. Ja, das ist eigentlich eine total gute Kombination. Oh, und jetzt... dreht und du kriegst keinen Husten. Ey, jetzt sind hier die Amerikanisten drin. Ja, mach mal. Hallo? Hallo? Oh, ja. Deppen, ey. Ach. Deppen, hallo? Noch ein Depp. Hallo, noch ein Depp? Weißt du, was der Unterschied... Ich kein Depp. Weißt du, was der Unterschied zwischen unseren Sendungen ist? Ich war ein guten Tipp. Ja? Ja, anstatt so einen Hustensaft da, dann raucht mal lieber Persil-Mea-Pers. Das geht voll in die Birne, die kleinen Kühlchen, sag ich. Das klingt auch so. Aber ja, das hat Folgeschäden, oder? Ja, nee, ich weiß noch nicht. Ich kann doch keine Nachfolgeschäden spüren. Aber na, wir schon. Du musst mal deine Bekannten fragen. Nur für 9,99 Mark bei Schlecker, so billig, ja, kriegst du, kannst du die Birne. Ich meine, das ist nur der Tipp, wa? Ja. Ey, ist das wie bei Haschisch, dass man, sag mal, nicht mehr als 40 Kilo haben darf? Wieso habe ich dich am Samstag im Eimer nicht gesehen? Was war denn am Samstag im Eimer? Na, Ausrufezeichen, es wäre so schön, war die neue Scheibe, Mensch, hast du etwa verpennt? Was der total? Record Release Party. Ach so. Ja, Mensch. Ach Mensch, das habe ich nicht gewusst, warum sagst du mir denn da nicht vorher Bescheid? Na ja, ich wollte... Oh na Mann, du, da wäre ich doch mit dem Johnny, wenn wir da ja nicht hingehen. Ja. Mensch, da siehst du, wenn ich da verpennt. Und wenn wir gut drauf gewesen wären, hätten wir ja so ein Päckchen Megaperls mitgebracht. Na du, das wäre doch lustig geworden. Na, das sag ich dich, du. Ja, und wenn man dazu noch das größte Rumpelstilzchen Berlins ist, ja, und dann mit einem Sack mehr... Meinst du dich jetzt oder meinst du mich jetzt? Naja, nee. Ist aber schön, dass ich gar nicht in Frage komme. Groß, danke. Ich bin ja so groß. Naja, gut. Ja, Mensch, Johnny, aber du hast schon guten Musikgeschmack, war so ähnlich wie der Betersdorf, war? Machst ja mal so die ähnliche Mucke, legst du auf, wa? Ach, das ist aber ein schöner Vergleich. Ja, na, da bin ich auch stolz. Mensch, du, ja. Ach, warum kann mich mal nicht Kinder mal mit Johnny und Petersdorf vergleichen zum Beispiel? Mensch, außer von der Größe her werde ich ja mal verglichen. Danke, also, tschüss. Also gesagt, das war ein Insider-Tipp, ja? Ja. Okay, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Selber, tschüss. Ja, auch. Also, haben wir wieder aber guten Drogentipp gekriegt. Ja. Jetzt steigt wahrscheinlich der Preis total von Megaperls. Einfuhrverbot. Überall stehen sie am Zoo, stehen so rum, ey, mit so zwei Packungen. Ein paar Perls, ey. Ach, es gibt Sachen, die muss man nicht probieren, finde ich. Nee, stimmt. Ach, nee, ja. Waschmittel rauchen, ich weiß nicht. Sind denn da Tenside drin? Bestimmt. Nicht ionische? Nee, aber die drehen bestimmt auch. Bestimmt so lebende Joghurtkulturen. Ich würde mir jetzt erstmal heute nochmal durchlesen, was da überhaupt drin ist. Genau. Und dann kann man das ja immer noch entscheiden. Ja, du nimmst ja nichts, bevor du nicht weißt, was bevor da drin ist. Bevor man nicht weiß, was da drin ist. Mhm. Hauptsache, es ist kein Fett drin, wa? Ja, eben, und Zucker. Ja? Ist ja auch schädlich. Nicht, dass man so aufbläht davon. Mhm. So. Soll ich mal ein Stück spielen für dich? Ja. Ja. Das ist also scheinheilig wieder, aber ist im Radio. Ja. Ich erklär mal jetzt nicht. Drück mal auf den Knopf, Jürgen. Mach mal. Spiel mal das Stück für dich. Ach so, nee, halt nochmal an. Weil, was ich noch dazu sagen wollte, ist, ich finde ja keine Stücke, wo Kuttner drin vorkommt. Gibt's ja ganz, ganz wenige. Quatsch, da gibt's viele. Ja, aber die habe ich alles schon gespielt. Ja. Und deswegen spiele ich eher so Stücke, die dich beschreiben, halt so von der Person her. Jetzt kannst du nochmal. Sag mal, Dwarf, Dear Little Dwarf heißt der Song vielleicht so? Ach, 1,50 ist doch nicht klein. Die Jahre ziehen ins Land und verändert hat sich nichts. Du wartest auf den Sturm, doch es ist zu spät für dich. Der Zug war abgefahren, du bemerktest es nicht. Sag mal, Jörg. Wird noch nett, lass mal laufen. Das ist ein geiles Stück. Lass es jetzt mal laufen. Wird noch nett, oder wolltest du sagen, wird noch netter? Es wird noch nett. Du machst dich an alles, was Veränderung verspricht. Sex, Musik und Prügel. Sex, Musik und Prügelei. Ah, ah. Du gehst durch dunkle Straßen in irgendeine Stadt und denkst, dass das Leben dir doch noch mehr zu geben hat. Die verdammte Langeweile schlägt dir den Schädel ein. Den Herzschlag bestimmen. Sex, Musik und Prügelei. Ja, war noch Zeiten, ne? Was soll der Hörer für ein Bild gewinnen von mir? Na komm! Bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Was meinst du, dass mit dem Sex nicht mehr so klappt, Prügelei? Lass ich jetzt mal offen. Das war ja fast 100,6 von mir, du. Oh, ja, ne? Oh, schäme ich mich ja wieder. Ja, also, man kann darüber leider nicht reden. Ja, nee, es gibt aber auch kaum so Karlauer Vermeidungsstrategien, oder? Ach doch. Doch, ja, Schnauze schon. Halt, nichts sagen, den ernsten, nachdenklichen Rockkritiker raushängen lassen. Immer am Dienstag von 20 bis 22 Uhr. Kannst nicht mal. Den Schädel ein, den Herzschlag bestimmen. Sex, Musik und Prügelein. Ich finde, es gibt keinen, der Sex, Musik und Prügelein so schön sprechen und singen kann wie Rocco Schamoni. Stimmt, das ist super. Und ich glaube, es gibt keinen, bei dem sich das so harmonisch vereint wie bei mir. Ja, ist klar. Ja. Nee, aber ich meine. Sag mal, da widmest du mir schon so ein Lied und nimmst es selber nicht ernst. Doch, doch, ich nehme das ernst. Ich hab das ja auch. Ja, das Lied, aber mich nicht. Ja, was vermisst du denn von den drei Sachen am meisten? Ja, um die Prügeleien ist ein bisschen schade, du, da war ich gut. Ja. Ach, schön, King Rocco Schamoni. Aber die neue Platte ist ja nicht so toll von ihm, war leider. Nee, leider. Das ist echt schade. Ja. Tja. Da hat er sich dann so anverwandelt, dass man fast denkt, die Originale zu hören. Da singt dann immer Christian Anders oder Udo Lindenberg. Das ist halt auch eine dünne, wie sagt man, ist ja auch eine. Dünnes Eis. Ein dünnes Eis, auf dem er sich da bewegt, ja. Das ist eine schmale Messerschneide. Nee, klappt nicht ganz. Naja, egal. Ein schmaler Grat. Ja. Schmaler Grat, siehst du? Wandert. Mit Sprichwörtern bin ich ja ganz schlecht. Die zitiere ich ja immer völlig falsch. Also, manche Leute mögen mich dafür. Habe ich gehört. Ist aber auch so eine Mode geworden, wa? Wie man in den Wald hineinschreit, so bettet mal, so liegt man. Ja, oder so, ja, oder? Ja, wer anderen eine Grube gibt, ist selbst ein Schwein. Ja, nee, so meine ich das nicht, ja. Sondern so nur Details falsch. Also, ich bin schon der Meinung, dass es richtig ist, aber es ist dann doch falsch. Ja, so in manchen Sachen stelle ich mich ein bisschen blöd an, aber es gibt auch ein, zwei Sachen, die ich kann. Ach, massig. Total viel. Kann mir keine Namen merken. Ich weiß bestimmt 100 Telefonnummern auswendig, aber keine Namen. 100 Telefonnummern, ehrlich? Ich bin ja auch ein guter Telefonnummernmerker, aber 100 weiß ich bestimmt nicht. Doch. 100? Na, sag mal 50. Ja? Ja. Müsste man hin. Nicht schlecht. Ja? Und wie merkst du die auch mal so kolonnenweise? Ne, ich merke die als Einzelziffern. Da gibt es übrigens diesen großen Ost-West-Unterschied, ne? Also man kann ja sofort am Telefon hören, wenn man sich eine Telefonnummer sagen lässt, ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen kommt. Meinst du? Aber das ist auch immer unterschiedlich. Ich bin ja auch für eine strenge Normierung. Ich bin, also aber ja, ich finde, man sollte also das, man, ich finde ja auch, dass man das zu Zwang machen sollte, aber es ist definitiv ganz leicht zu unterscheiden, weil Westberliner, also zumindest sage ich jetzt, ich beschränke es mal auf Berlin, weil die ja die längeren Telefonnummern haben, sagen immer erst drei Ziffern und dann nochmal zwei und nochmal zwei. Ich auch. 3-2-2. Ja, weil du bist ja auch schon bist ja angepasst. Ach so. Ja. Hast du das schon immer gemacht? Ja. Echt? Ja. Guck an. Ich glaube, die waren im Osten, standen die auch so im Telefonbuch oder standen die da anders? Ich glaube, die standen auch so im Telefonbuch. Aber manchmal macht es ja auch Sinn, Telefonnummer anders zu sagen. Zum Beispiel ja, natürlich. 74 81 110 macht ja Sinn. 74 81 total Sinn, ja. Zwei Zäsuren, Jahreszahlen. Mhm. 7 was Jahre war 74? 74, eine, was waren da? Ne? 74? Hm. Was waren 74? Na? Na, was waren da? 74. Fußball-Weltmeisterschaft. 74, Deutschland-Fußball-Weltmeisterschaft und Suite in der Eissporthalle in Berlin. Suite in der Eissporthalle? Ja, mein erstes Konzert. Ach, da wäre ich gerade noch auf Fußball-Weltmeisterschaft gekommen. Aber ich war ja bei Beben nicht. 74, 81, was war 81? 81, oh, da war da was, war da irgendwie eine Zäsur? Auch nicht. Nee, nicht. Aber trotzdem ist irgendwie 74, 81 sinnfällig und 110 ist natürlich Polizeiruf. Ist klar. Von daher 81, da gab es aber schon irgendwas Wichtiges. 81 gab es die Sex Pistols seit 2 Jahren nicht mehr. Nee, noch 15 Jahre bis zur Sex Pistols Reunion. Womit wir uns so schicke Sachen merken, du. Ja, also insofern ist es eine einfach zu merkende Telefonnummer. Muss ich nur Suite, Eissporthalle Berlin. Polizeiruf. Noch 15 Jahre bis Sex Pistols und Polizeiruf. Polizeiruf. Ja. Und dann hat man die Telefonnummer hier. 74-81-110. Ja. Toll, wa? Mhm. Johnny, aber ich hab dir jetzt auch eine schöne Musik mitgebracht. Mama. Die habe ich selber komponiert. Ach, Quatsch. Ist eine Coverversion und ich habe die quasi selber komponiert. Da darfst du nicht dazwischen quatschen. Du musst dir die anhören und du musst mir dann sagen, welcher Song das ist. Okay. Weil eine Coverversion was ist. Was ist das hier, bolschewistische... Nein. Du wirst jetzt sehen, ist extra du hast für heute, Coverversion für diesen Anlass, extra für jetzt. Ich lege sie dir zu Füßen, Johnny. Wie jetzt ohne Quatsch jetzt mal? Ohne Quatsch. Und wir müssen schön still sein, du musst genau zuhören. Okay. Und vor allen Dingen zum Schluss hin. Da habe ich ein bisschen auch noch Text gemacht. Manchmal bin ich auch ein genialer Texter. Zack. Hi, Johnny. Here is a song for you. It's written by your good friend, the great rock'n'roll swindler, the Rick Rubin des Austins, Kuttner. Pop sucks, punk is dead, so what? Hope you will enjoy it anyway. And now listen carefully. The police looking for Johnny Jazz, I said. He ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Johnny, just at a mess at gang for Johnny Dread. Cut off his ears and chop off his head. Police came looking for Johnny, just so if you're gonna take a message, cross this tongue, maybe put it down somewhere over the other side. See, it gets to Johnny Jazz. Don't you bother me, not anymore. I can't take this tale, oh no more. It's all around Johnny Jazz, J-A-Z-Z-J-A-Z-Z. J-A-Z-Z, Johnny Jazz, and then it sucks. He said, suck that. So go look all around. You can try your luck, brother, and see what you found. But I guarantee that it ain't your day. Shop, shop. Fuck all the Johnnies, fuck all the Johnnies, fuck all the Johnnies, fuck all the Johnnies, fuck off. Na? Bin ich nicht ein genialer Arrangeur? Ja, bis auf den Schluss. Ich bin ja echt total gerührt gerade. Aber du darfst ja, hast erkannt, wovon es ist, darfst du auch nicht verraten. War aber leicht, bin oder? Bin eigentlich rot? Klar bist du rot. Total nett, echt. Total rot. Ja. Ich bin auch echt ein bisschen gerührt. Also jetzt ohne Scheiß. Echt total süß. Weil ich total gearbeitet habe. Weil du extra was für mich getan hast, ja. Nee, da kann man mal sehen, irgendwie, dass der Computer doch Leute befähigt, kreativ zu werden, die sonst ansonsten eigentlich... ansonsten zu Hause rumdümpeln, Sat 1 kicken, Fliege kicken. Oh, Fliege, ey, da oh, muss man mal was Fliege machen. Wieder du, ja. Echt, ah. Da muss man mal was einfach Hass, machen. Hass, Hass, Hass. Kann man, können wir da nicht mal so als Hausaufgabe für Weltall R42 hingehen, als Gäste? Wir sagen irgendwie, wir sind beide irgendwie... Ja, als Nazis im Doppelpack. Ja, genau. Wir sind ja ganz betroffen. Und wir sagen, wir sind als traurige Nazis, gehen wir da hin. Da haben wir da haben wir echt eine Chance, oder? Ja, die auch nicht so doll zuhauen eigentlich. Die eben aber nur verzweifelt sind eben. Nicht zu fassen, ja. Doch, machen wir. Und ey, das finde ich aber echt total süß von dir. Dankeschön. Ja, waren, also bis auf den Schluss mit dem Fuck-Off, irgendwie, das hättest du ja natürlich sparen können. Musstest du noch einen harten raushängen lassen, aber ansonsten... Ja, ich dachte, Rock'n'Roll ist Rock'n'Roll. Ja, ja, nee, ist schon okay. Kein Spaß. Ja, aber ist ansonsten schön. Johnny, dann danke ich dir für deine Anwesenheit hier. Ja, ich gehe jetzt. Kann man da noch einen Tipp geben, weil das ja doch extrem schwer zu raten ist? Ist schon schwer zu raten. Ich habe ja auch eine Weile gebraucht. Ja. Also ich habe zwar Zeilen, ich kann ja nochmal cut off his ears, chop off his head. Da bin ich drauf gekommen. Also da, das klang mir bekannt. Und police came looking for. Gut. Das, ich glaube, das müsste jetzt für... Wer den Song errät, muss er schreiben. Der kann 10 leninistische Rubel gewinnen. Hast du denn noch welche? Ich habe noch Rubel. Echt? Habe ich mal ein Honorar gekriegt. Voll losermäßig. Für eine Vorlesung letzte Woche. War schon so eine Art. Ist schon ein Jahr her. Jedenfalls war so ein dicker Stapel nichts wert, aber als Honorar. Naja. Tja. Ja, na dann warte noch ein bisschen, bis du da irgendwie raten lässt. So ungefähr 10 Minuten, weil dann sitze ich im Auto und kann's hören. Nee, die sollen ja lieber schreiben. Die sollen nicht verraten. Ach so, die sollen schreiben. Ich finde, schreiben ist interessanter. Ja. Die sollen aber an dich schreiben. Die sollen an mich schreiben. Ja, stimmt. Also was war das für ein Song gerade? Was war das für ein Song, richtig? Und man kann einen Tipp vielleicht noch geben. Es geht um den Text und nicht um die Musik. Geht um den Text und nicht die Musik, richtig. Ist eine Coverversion gesungen auf eine andere Melodie. Ja. Johnny, ich danke dir, dass du hier warst. Ja. Das war wieder toll, dich mal als Studiogast zu haben. War schön, dich wieder mal hier gehabt zu haben. Toi, toi, toi. Ja. Viel Erfolg mit der neuen... Und dass das eben alles so weiterläuft. Okay. Tschüss, Johnny. Tag Hörer, ist 22.17 Uhr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, erstmal wieder ein bisschen entspannen, relaxen, zurücklegen, werden wieder anstrengende 2,5 Stunden, die hier noch verbleiben. And now, as you are staying in this reverse posture, which incidentally is a youth-giving posture, it has an effect on our thyroid gland and on our sex glands. And because of that, it is supposed to banish premature wrinkles, give vitality, and keep us in a youthful condition much longer than we expect. Now, staying in this posture, as you are in the reverse posture, we'll go over to the plow posture, which is called halasana in Sanskrit. You inhale a deep breath, and now while exhaling, slowly go with your feet over the head until the toes touch the floor. It does not matter if the toes do not touch the floor, just the best way you can. And if you cannot, then just let them stay off the floor as far as you can hold them up. Yes, but doing the deep breathing, that is the most important thing, doing the deep breathing, and the hands continue supporting the body as you had in the reverse posture. Fine. If you find that you cannot touch the floor with both feet, don't get distressed, because within a few days, you'll be able to get lower and lower. You can even lie down and walk against the wall. But don't ever force it down. By and by, you'll reach the floor. Now comes the most important thing of it. As you have the feet down, touching the floor, or nearly touching the floor, you inhale a deep breath, and now slowly unrolling the body so that vertebra, bone by bone, touches the floor. That is, your feet are over the head. Now put your palms on the floor, bend the knees, and let the knees pass your face from the forehead over the nose to the chin so that your knees are brushing past your face. That's why you have to bend them in the beginning at least. And now, that's right. Now, slowly down. Head stays on the floor. Head stays on the floor. That's it. Slowly down. Now stop. Straighten your knees. You're in a 45 degree. Straighten your knees. Inhale a deep breath. Palms on the floor. And now start exhaling. Very slowly. No, no. Much slower than that. Much slower. Now take another breath again. And slowly continue. Actually, you should take 3, 4, 5, 6 breaths before you touch the floor. Fine. Now you touch the floor and relax. Do I have to tell you what muscles are affected by this coming down slowly? Do I? Certainly not, because you know it is your stomach muscles. Next, we're going to do the cobra posture. So, Kinder, ich hoffe, ihr seid jetzt alle ein bisschen beisammen. Dann machen wir vielleicht erst einmal, bevor es jetzt losgeht, ach, soll ich das Thema schon gleich sagen? Ach, wieso bin ich jetzt auch unentschieden, frag mal. Hallo? Hallo? Hallo, ja. Ja, würde dich das Thema jetzt schon gleich von vornherein interessieren? Nee, eigentlich nicht. Ach, das ist ja toll, Thema interessiert dich nicht, Musik findest du scheiße, der Moderator ist falsch, aber... Nein, Moment, ich rufe aus folgendem Grund an, und zwar hatte ich vor 2 Wochen angerufen. Ach. Und... Du hattest mir... Mach schnell, mach ganz schnell. Ja, okay, du hattest mir einen Tipp gegeben, betreffend meiner Freundin, die mit mir Schluss gemacht hatte und... Ach, toll. Und, was habe ich gesagt? Vergisse, habe ich gesagt, oder? Genau. Und, hat dir geholfen? Hast du vergessen schon? Kannst dich ja nicht mehr erinnern. Wer war die Freundin eigentlich? Na doch, so ist es nicht, aber... Aber? Jo, also es hat tatsächlich gefruchtet, der Tipp. Hat dir geholfen? Ja. Und hast du jetzt schon eine neue Freundin gefunden? Naja, nee, eigentlich nicht. Aber so ein bisschen schon so rumprobiert hast du schon? Nee, direkt so nennen kann man es auch nicht. Aber hast rumprobieren lassen jetzt? Frauenseitig? Nee, auch noch nicht. Oh nicht, ja nicht. Du bist jetzt völlig solo, jetzt 2 Wochen völlig solo und nur mit Vergessen beschäftigt. Ja, also die erste Woche nur mit Vergessen. Und jetzt hat sich's schon wieder gegeben? Ja, genau. Ach Mensch, wieder ein Menschenleben gerettet im Grunde, oder? Ja, genau. Ach, das freut mich aber. Da fängt die Sendung ja schön an. Da danke ich dir ja sehr für diesen Anruf. Okay. Tschüss. Ja, tschüss. Prima. Na, da bin ich ja wieder stolz. So, Kinder, was machen wir jetzt? Wir hören gleich den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David und vorher noch aber ein Stück kurzer philosophischer Musik, weil der Anspruch der Sendung hängt ja auch immer relativ hoch. Soll ja nicht nur eine Sendung für rhetorisch Begabte sein, sondern auch für die intellektuellen Geister unter euch. Und wenn es mir immer wieder gelingen sollte, dann bin ich stolz darauf. Gelingt mir nur nie. Darüber bin ich traurig. Ich versuche das aber immer wieder rauszureißen durch hochanspruchsvolle Musik. Der folgende Song ist von... Dagmar Eigner, die den Brückenschlag zwischen Van Gogh und Segeltörnern schafft. Und das alles in einem wunderbaren Song, der heißt Segeltörner. Ich verehre Van Gogh über alles. Und ich liebe Segelpartien im Mittelmeer. Im Traum ist es mir gelungen, meine beiden Passionen zu verbinden. Allen Segeltörnern ein Ohr ab, an den schönen Stränden Europas. Allen Segeltörnern ein Ohr ab, an den schönsten Stränden Europas. Alle Segeltörner ein Ohr ab, an den schönsten Stränden Europas. Allen Segeltörner ein Ohr ab, an den schönsten Stränden Europas. Alle Segeltörner. Noch ein Theorem? Klar. Wieder Kristall? Ja, mach mal. Ist das sechste dann? Das fällt nicht auf. Stimmt. Wir sind trinkfest. Na, aber. Jürgen. Ja. Ey, rein Kristall noch. So ein höflicher junger Mensch. Du kommst aber richtig aus einem wohlerzogenen Haushalt, ja, oder? Das ist zum Beispiel was ich echt nicht richtig verstehe. Dann stellst du das nächste. Nee. Das gilt nicht. Ey, guck, da kommt unser Bier schon. Olle Alexandra. Das ging aber schnell. Ja. Echt, Mensch. Dankeschön. Bitteschön. Tolle Mutti. Süß, war. Ich guck die gleich wieder. Auf eine süße Stimme, ne? Nicht schlecht. Versuchen wollte ich es bei der aber nicht unbedingt. Was heißt denn hier nicht unbedingt? Da hat ein Steak aber drauf. Ja, die hat einen Freund. Mann, das ist ja ärgerlich. Prost, Johnny. Naja, so ist das Leben manchmal. Ja, das ist manchmal echt ein Krampf. Wie bitte? Das ist manchmal ein Krampf, das Leben. Was ist ein Ranz? Prost. Oh, Scheiße. Schöne Bier. Ach, das ist ja blöd. Stell mal was zum Aufwuchen, Johnny. Nee, du bleibst sitzen hier so. Ich eben, Alter, ist ja immer der Arsch. Super. Ey, Beata, das ist mein Lappen. Ich komme, ich mach dich schon weg. Super, danke. Ach, dankeschön. Bitteschön. Ey. Warten. Danke, David. Ach, ist schon okay. So, hallo? Dann wischen wir das hier mal weg. Beate Mann, rechts, Beate links. Beate in der Mitte, hin und her. Hallo, Beate. Hallo, junger Mann. Kriegen wir auch gleich noch ein neues Bier? Quatsch nicht dazwischen, ich mache hier super erotische Strippgeräusche. Entschuldigung, tut mir leid. Ich muss doch arbeiten. Ja? Ja. Mensch, vielleicht sollten wir lieber nächste Woche. Ja, ruf mich doch einfach an. Ja. Ich muss jetzt wirklich weitermachen. Okay, vielen Dank. Ich bin jetzt beleidigt. Ach, Schnucki. Ich bin jetzt beleidigt. Ach, komm. Sie sollten jetzt noch beleidigter sein. Komm, das ist jetzt fies. Die Stimme fieselt sonst überhaupt ja nicht. Das stimmt nicht. Du spinnst. Du bist ja ausfallend. Jürgen. Unverschämt. Die Gläser. So, ja? Jürgen. Sauer bin ich. Aber volle Pulle. Jürgen, nicht so laut. Und du kriegst es überhaupt ja nicht mit. Nee, das war nicht laut. Ich bin ja nicht doof. Das tut doch weh, wenn man da hat. Geh nicht woanders ab. Kann ich weiter nur bleiben. Nicht den Aschenbecher. Fensterscheibe eingeworfen. Bin kaum zu stoppen. Ich geh wieder. Super, Jürgen, hast du mal wieder fein hingekriegt. Ja, siehst du mal. Dein Glück, dass es noch andere Kneipen gibt. Ja. Ja. Wusste gar nicht, dass du so komisch auf Alkohol reagierst. Richtig ein bisschen ausgeflippt manchmal so, ja. Ja. Und nun? Ein Punsch. Noch nicht genug? Naja, Ich weiß gar nicht, ob die hier sowas haben. Das weiß man ja nicht, vielleicht doch lieber noch ein Bier? Ja, ne? Wäre ich auch dafür. Damit sind wir bei 12. Naja. Guck mal, hier gibt's Live-Musik. Das ist ja interessant. Super. Super, ja. Das hätten, naja, hat gewartet. Du trinkst Whisky. Du trinkst Whisky. Du trinkst Whisky. Er trinkt Bier. Ich trink Vollmilch. Und weiß der Vollmilch. Du trinkst Whisky. Er trinkt Bier. Ich trink Vollmilch. Ich trink Vollmilch. Du bist ein Pantokar. Das passt nicht zu mir, denn Whisky, er trinkt Bier. Ich trink Vollmilch. Du weißt ja Vollmilch. Du bist ein Bär, ich bin ein Stier. Kurzinfo. Hardliner. Der russische Befehlshaber Tichomirov will nach eigener Aussage die Rebellen aus Grosny mit allen Mitteln vertreiben. Der General hat heute wieder das Kommando über die Truppen in Tschetschenien übernommen. Unterdessen sollen die Russen eine Brücke gesprengt und damit einen der letzten Wege für Flüchtlinge aus Grosny abgeschnitten haben. Marathonsitzung. Brandenburgs Landesregierung berät am Abend in Potsdam über die Haushaltsvorlage für 1997. Sie sieht Einsparungen von knapp 1,3 Milliarden Mark vor. Tarifpoker. Der Konflikt im Einzelhandel spitzt sich zu. Weder in Berlin noch im größten Tarifbezirk Nordrhein-Westfalen gab es bei den heutigen Gesprächen Ergebnisse. Vorwurf. Der BND soll über den Schmuggel von Computeranlagen für eine Giftgasfabrik in Libyen informiert gewesen sein. Der Stern berichtet, einer der drei Verdächtigen in der Affäre sei Informant des Geheimdienstes. Der BND erklärte, er habe zwar Kontakt zu dem Beschuldigten gehabt, aber nichts von dessen Aktivitäten gewusst. Sport. Fußball. Der Karlsruher SC hat durch einen 3:1-Erfolg über Standard Lüttich das UEFA-Cup-Finale gewonnen. Damit qualifizierte er sich als fünfter Verein der Bundesliga für den UEFA-Cup. In der ersten Bundesliga spielten am Abend Bielefeld gegen St. Pauli 1:2, Hamburg gegen Freiburg 5:1, Bremen gegen Rostock 1:1 und Schalke gegen Mönchengladbach 0:0. Wetter. Nachts klar, 17 bis 12 Grad, am Tage wieder sonnig und trocken bis 30 Grad. Verkehr. Brandenburg, A10, Schönefeld Richtung Potsdam. Zwischen Teltow und Ludwigsfelde ist die gesamte Fahrbahn gesperrt. Vorsichtig an das Stauende heranfahren. A13 von Dresden Richtung Berlin. Und Gegenfahrbahn zwischen Großköris und Mittenwalde. Sperrung der Richtungsfahrbahn. Der Verkehr wird abgeleitet. Und Berlin, A100, Tempelhof Richtung Seestraße zwischen Wilmersdorf und Kurfürstendamm. Markierungsarbeiten. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Bitte vorsichtig vorbeifahren. Das waren aber wieder flotte Nachrichten. Vielen Dank. Fritz goes Angermünde am 23. und 24. August zum deutsch-polnischen Musiksommerfest. Mit jeder Menge Musik. Von Klassik über Jazz bis Rock und Pop. Mit jeder Menge Sommer und mit jeder Menge Fritz-Disco. Die Fritz-Disco auf dem deutsch-polnischen Musiksommerfest in Angermünde. An den Reglern the one and only Baby Faby. Sorry, ich meine natürlich Faby Baby. Samstag, 24. August vor dem Café Wandrich am Mündesee. Denn wenn Fritz in Angermünde, dann 101,1, klar. Aber eben auch deutsch-polnisches Musiksommerfest mit der Fritz-Disco am Samstag. Angesagt und aufgelegt von Faby Baby, Faby Baby. Tag, hier ist der Sprechfunk. 74 81 110 ist die Telefonnummer in Potsdam. Das Thema ist genau dasselbe wie in der letzten Woche. Und wer das Thema weiß, kann hier anrufen. 74 81 110. Es sind noch 3 Minuten 45 Sekunden Zeit, sich als Klugscheißer on air zu profilieren. Zu deutsch für Rock und Roll. Zu deutsch. ohne dass ich sagen würde, dass ich selber auch so eine Art Klaus-Lage-Typ bin, würde ich mich der letzten dieser Refrainzeile aber doch anschließen. Ich bin, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen zu deutsch für Rock'n'Roll. Tut mir auch total leid, kann ich auch nichts dafür. Tag, Klugscheißer, hallo. Ja, Tag, wer bist denn du? Darum geht's nicht. Ich bin Fliege. Ja, gut. Ja. Grüße. Ach, jetzt hier schön scheiße, dass wir uns ein bisschen unterhalten können? Du, klar. Ja. Nee, ich dachte, wir könnten uns unterhalten. Ach, toll. Dann könnten wir jetzt deinen Scheiße hier vorführen. Wo geht's denn hier besonders scheiße? Oh. Mann, ich muss doch hier mal Musik absagen. Ja, dann sag doch erstmal die Musik ab. Das war eben, das war Erdmöbel. Gut. Erdmöbel, toll, war, klingt wie so eine Mischung aus Blumenfeld, Sterne und Flowerpornos. Na ja, und, klar. Und kommen aber nicht aus Hamburg, sondern kommen aus, ich sag mal aus Herne. Na Herne, Nordrhein-Westfalen. Herne ist toll, wa? Du. Ja, warst du schon mal in Herne? Du, ich kenn mal Nordrhein-Westfalen aus, sonst würde ich dir nicht sagen, dass das Nordrhein-Westfalen ist. Super, jetzt habe ich zwei Fragen an dich. Welche Frage habe ich vor der Musik gestellt? Das Thema. Ja, ja, und die zweite Frage ist, wie lautet deine Antwort auf meine erste Frage? Ja, ein gutes Thema. Nee, falsch, tut mir leid. Dann braucht ihr doch nie leid tun. Stimmt. Na, du kannst jetzt traurig sein. Warum soll ich traurig sein? Na, weil ich dich jetzt rausschmeiße hier. Ach, du schmeißt mir doch nie raus. Doch. Nee, ich weiß, dass du es nicht tust. Ach doch. Aber lass uns doch mal hier... Nee, du kannst aber davon ausgehen, dass ich wild entschlossen bin, dich jetzt rauszuschmeißen. Aber lass uns doch mal Nordrhein-Westfalen noch... Nee, weil ich jetzt voll den Harten... Ey, na, ich weiß, dass du voll den Harten machst. Ja, machen will. Das kennen wir ja, Kuttner. Weißt du überhaupt, wer hier ist? Birne. Gut, woher weißt du das? Ja, gleich erkannt. Die tippt, sagen wir mal, so einen Unterton. Da erkennt man die Leute sofort. Aha. Da denkt man, irgendwas stimmt nicht, kann nur Birne sein. Und, wie höre ich mal an? Naja, wie Birne. Na, kannst du mal sehen. Gut, Kuttner. Also, so. Wir grüßen Nordrhein-Westfalen, wa? Ja. Mit einem dreifachen Helau. Ja. Was weiß ich auch immer. Ja. Ey, Birne, wir kommen jetzt nicht weiter, wenn wir jetzt hier nur uns hin und her unterhalten. Nee, du, ich hab auch eine anstrengende Adventure-Tour hinter mir. Ach, im Marlboro-Team etwa? Im Marlboro-Team? Naja, sagen wir mal meine eigene. So. Sonst hätte ich ja gesagt, Thema wäre Raucherbein oder so, weißt du? Ach so, du aber eher im F6-Team. Sagen, aber... Naja, nur nee, ist es nicht, aber wobei du warst nah dran. Birne, 85 Kilometer am Stück bin ich heute weggetreten. Birne, ich muss jetzt erstmal richtig hardcore Schluss machen. Ja, was legst du denn jetzt auf? So, zack, aufgelegt. Weil die Frage war ja, welche Thema haben wir heute? Das heutige Thema ist nämlich eigentlich das Thema der vorigen Woche. In der vorigen Woche sind wir völlig abgedriftet. Da wurde die Sendung ja zu einem reinen Sprachspielplatz. Es ging nur noch um besonders konsonantenreiche Worte. Und wir sind dann bei diesen 12 Konsonanten hier gelandet. Die wurden ja in der Sendung selber schon aufgelöst. Und meine Lösung war Borscht-Schwierigkeiten. Oder Borscht-Schwemme. In der Kantstraße, Russenmafia, Borscht-Schwemme. War ist die Lösung. Und dann gab es noch die Frage, 5 Worte, die auf NF enden. Außer 5, Genf, Hanf, Senf. Das 5. Wort. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, das 5. Wort, was auf NF endet. Hanf? 5, Senf, Hanf, Genf. Und jetzt das 5. Hanf? Nee, Hanf ist schon dabei. Ach so. Siehst du, und dieses Rätsel hat mir zum Beispiel die letzte Sendung total demoliert. Ja, ich denke, du wolltest jetzt das Thema wissen. Ja, sag mal, das Thema. War halt nicht Verluste irgendwie so? Verluste, richtig. Ja, ich hab aufgepasst. Ja, und darum soll die heutige Sendung sich dann um Verluste drehen. Ach so. Ja. In der letzten Sendung, da habe ich ja angerufen und da hast du gesagt, ein Y ist kein Konsonant. Ist was ist kein Y ist kein Konsonant? Richtig. Ja. Das war das dritte Problem, der was die letzte Sendung bewegt hat. Gut, nun habe ich mal in Duden nachgeguckt. Ja. Und da bin ich auch nicht schlauer geworden. Siehst du? Hättest du mal bei mir nachgeguckt. Wie bei dir? Na, mich gefragt. Naja, aber du wusstest es ja auch nicht so genau. Du hast ja gesagt, es hat eine Sonderstellung. Nee, aber ich habe mich mit Chuzpe drüber weggesetzt und habe gesagt, Y ist ein Quasi-Konsonant. Ach so. Oder ein Non-Vokal. Ach, was ist denn ein Non-Vokal? Na, ist kein Vokal. Ach so. Ja, aber ist unklar, was das andere ist. Ach so, hast du mal über die Bedeutung des Dudens für unsere Gesellschaft nachgedacht? Nee, aber ist auch eine Frage, die mich eigentlich heute überhaupt nicht interessiert. Nee? Nee. Das ist schade, war, sonst könnten wir jetzt toll in ein flottes Gespräch miteinander kommen. Ja. Ach, ist manchmal so blöde. Du deprimierst mich. Ja, das sind so Sachen, durch die deprimiere ich mich selber auch. Ja? Ja, weil ich rate mir gegenüber dann zack auch gleich in die Defensive. Ja? Ja, Pony Maisch? Russisch habe ich schon lange nicht mehr. Ja, sie, aber das gehört aber zur Standardausrüstung. Ja, Tibia Lublu, muss man wissen. Du magst mich? Oh. Voll schlecht übersetzt. Voll schlecht das übersetzt. Tibia Lublu? Ja, Tibia Lublu. Ich dich. Ja, das würde ich ja auch aber eher nur Frauen sagen. Tschüss. Tschüss. So, Thema ist klar, Verluste. Sendung ist auch klar, Sprechfunk. Telefonnummer ist auch relativ klar. 74. Ah! Och, jetzt hat er ganz schräg gekriegt. 74 81 110. Thema ist Verluste. Und ach so, wir können kurz nochmal mit dem Y. Vielleicht ist ein Auskenner dabei, der die Stellung des Y im Lager der Vokale bzw. Konsonanten orten könnte. Da müsste jetzt aber mal jemand überlegen, der vielleicht auch Germanistik studiert oder Sprachheilpädagogik. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Bist du ein Germanist? Er ist Germanist. Ach, jetzt bin ich schon. Moment. Ach, erstmal die Stimme säubern. Ich bin im Radio. Guten Abend, ich bin kein Germanist. Und gerade hinsetzen. Wer bist denn du? Heinz, aber du hast ja eine Stimme ein bisschen verstellt. Ja, nee, ich war jetzt so erschrocken, weil ich hier gerade abgelenkt wurde total. Von wem? Von einer Frau? Nein, keine Frau. Ach so, schade. Ja, findest du auch, oder? Ja, äußerst schade. Ich bin aber auch ein Einfühler, hm? Total schade. Ah, Heinz, und wir haben ja schon kräftige Anstrengungen unternommen, um diesem Mangel abzuhelfen. Nee, hat ja alles nichts genutzt. Dieser Fehlstelle in deinem Leben. Sind ja alle bisher ins Leere gelaufen, diese Untersuchungen. Versuche. Ah, das ist ja doof. Irgendwie, aber solange du noch keine Frau hast, hörst du ja Dienstag immer, wa? Richtig. Also insofern habe ich ja nur wieder auch ein relativ geringes Interesse daran, dich zu beweiben. Naja, aber guck mal, wenn ich jetzt eine Frau hätte, würden zwei hören. Stimmt. Ja, eventuell würde ja die gar nicht hören, die jetzt... würde die ja hören, die jetzt nicht hört. Ja, die sich rumtreibt. Genau. Ja, und jetzt noch mit fremden Kerlen knutscht zum Beispiel. Die hätte ja dann aber irgendwie totales Knutschverbot dienstags 22 bis 1 Uhr. Nee, also Knutschverbot noch nicht gerade. Aber nur so ein bisschen, also nicht, dass die Ohren bedeckt werden zum Beispiel. Nee, an Ohren bin ich da sehr empfindlich. Ja. Gerade Dienstag. Heinz. Aber Verluste, ja? Wie bitte? Oder was war jetzt? Verluste ist eigentlich das Thema, aber... Aber du wolltest jetzt irgendwie einen Grammatik-Experten haben? Y war noch unklar. Y, also ich würde Y eindeutig zu den Konsonanten zählen. Ja, naja, gut, ja? Ja, ja. Gut, Heinz, damit bist du auf meiner Seite. Bist du das jetzt aber auch nur, weil du jetzt, sagen wir mal, weil wir so vertraut sind miteinander, oder bist du das jetzt ganz objektiv? Ich weiß jetzt gar nicht, was deine Meinung war, insofern bin ich objektiv. Oh, da hast du aber gut gekontert. Ja, ja. Und die Glaubwürdigkeit dieser Sendung deutlich um mindestens 10 Prozentpunkte erhöht. Ja, vor allen Dingen deine Glaubwürdigkeit. Und meine Glaubwürdigkeit ja, auch dass noch. Dass du nicht Hörer kaufst. Ja. Schön, Heinz, dafür danke ich dir. Dann müssen wir jetzt aber doch, dann können wir jetzt über Verluste reden. Ja, Verluste. Also ich kann ja mal eine Verlustanzeige aufgeben, jetzt wenn ich mal dabei bin. Ach, du machst jetzt eher eine Verlustanzeige draus. Ja, wer jetzt in Templin wohnt und vor ungefähr einem Jahr einen Lederrucksack gefunden hat, ja, der könnte sich ja mal bei mir melden. Da war allerhand Zeugs drin, unter anderem, da hatte ich gerade Heuschnupfen, so eine 12er-Packung Tempotaschentücher, also so 12 ja. mal 10. Oh, das ist bitter. Und dann das Bonusheft vom Zahnarzt und die Kontaktlinsen. Nee, nicht? Letztere beiden Sachen besitze ich überhaupt nicht, insofern... Du hast kein Bonusheft vom Zahnarzt? Nein, ich habe kein Bonusheft vom Zahnarzt. Gehst du nie zum Zahnarzt? Doch. Aber da kriegt man noch ein Bonusheft. Nee. Oh, jetzt wird's gleich ganz peinlich. Du kriegst kein Bonusheft? Richtig. Ach, die klebt ja immer selber die Punkte der Zahnarzt. Und geht dann wahrscheinlich selber bei einem Kollegen zum Zahnarzt und muss überhaupt ja nicht mehr bezahlen. Nee, das läuft bei mir ganz anders mit dem Bezahlen. Ach, wie denn? Ich bin privat versichert und da brauche ich kein Bonusheft. Ach so. Ja. Und da kann man sich jeden Freitag wieder die Zähne einschlagen lassen und hat am Montag neue drin, ohne dass es ein Geld kostet. Ja, wobei ich aber... Heinz, voll praktisch. Wobei ich aber doch eine gewisse Scheu habe, mir jeden Freitag die Zähne einschlagen zu lassen. Naja, das ist ja nur beim ersten Mal. Also beim zweiten Mal lässt man sich ja nur noch den Zahnersatz einschlagen. Und ja, das tut weh. Das berührt einen ja da nicht so sehr. Das würde mich sehr berühren, glaube ich. Das kann man dem Gegner voller Verachtung ins Gesicht spucken und am Montag geht man zum Zahnarzt. Aber ich war jetzt schon ungefähr seit einem Jahr, länger nicht mehr beim Zahnarzt. Das letzte war, glaube ich, irgendwie bei der Mundspucke. Heinz. bei der Mus- Begeisterung zur Bundeswehr, da war ich, glaube ich, das letzte Mal beim Zahnarzt. Ach, wenn jetzt junge Menschen hier zuhören, ich spreche aus eigener schmerzhafter Erfahrung, Kinder, geht immer zum Zahnarzt. Und wenn ihr euch nur Zahnstein entfernen lässt. Aber bisher haben alle immer gesagt, Mann, ihre Zähne sind ja ganz wunderbar. Und auf diese Weisheit baue ich immer noch. Ach so, ja. Gibt so Sätze, die sagt man mir nie. Gut, ne? Ja? Deine Zähne, die sind wunderbar. Ja, das nutzt mir aber leider nichts. Wie, glaubst du mir das jetzt nicht? Doch, ich glaub dir das. Aber deine Glaubwürdigkeit ist jetzt nicht so super hoch. Wieso? Weil meine Zähne nicht so wunderbar sind. Weil ich jetzt zum Beispiel Milch auf dem Piff hab. Mhm. Heinz! Ja. Wir waren jetzt aber eher intensiv. Ach so. Geblieben bei meinem und jetzt hoffst du, dass du den Rucksack wieder kriegst? Hat man dir den vom Rücken abgeschnitten? Du bist, sagen wir mal, in Templin in der Fußgängerzone lang flaniert? Ich weiß noch nicht mal, ich war noch nie in Templin. Ich weiß noch nicht mal, ob Templin eine Fußgängerzone hat. Ach, du meinst, der wurde dir geklaut und nach Templin entführt? Ja, die Vermutung liegt nahe. Oh. Ich saß nämlich in einem Zug, dessen Endbahnhof Templin war. Ach so. Und hatte die Tasche oben so eine Ablage und bin aber bloß bis Oranienburg gefahren. Und als ich dann in Oranienburg ausgestiegen bin und dann wieder meines Weges ging, habe ich das auch gar nicht bemerkt. Aber erst als ich dann nach Hause kam und irgendwas rausholen wollte aus dem Rucksack, stellten sich gewisse Schwierigkeiten in den Weg. Aber worin warst du denn so vertieft, dass du deinen Rucksack vergessen hast? Ach, das mache ich nicht. In ein Toilettbuch oder in ein Toilettbuch oder saß dir jemand gegenüber? Naja, weder noch. Nee, einfach nur. Einfach aus Schusseligkeit, ja. Unruhig. Also dieser Lederrucksack, der kurfte dann nach Templin. Und dann ging ich also zum damaligen, oder war es schon, naja, ist egal, zum Bahnfundbüro. Ja. Und die meinten dann, naja, kommen Sie mal eine Woche später nochmal. Und als ich dann eine Woche später da war, da meinten die, naja, wenn der Zug nach Templin fährt, dann gehört er ja zur Direktion Schwerin. Da müssten Sie sich ans Fundbüro Schwerin wenden. MacPom. Bitte? MacPom. Ja, MacPom. Richtig. MacPom ist doch auch eine total Bundesland verachtende Bezeichnung für ein Bundesland, oder? Sieht immer so nach Pommes frites. Ja, ja. Mhm. So Mac. Ja, ja. Pom, naja. Aber ist ja deren Schuld, können wir ja nichts dafür. Richtig, wenn die so nennen. Ja, ja. Bitte. Ja. Und hast du dann in Schwerin angerufen? Nee, die haben dann, ich habe das irgendwie so gemacht, dass die zu mir sagten, naja, wir gehen das dann weiter und die, aber das dauert dann eben ein bisschen länger. Naja, ich habe bisher nie was wieder von dem Rucksack gehört. Und ich bin dann noch fleißig 3 Monate weiter jeden Tag, nicht jeden Tag, jede Woche einmal zum Fundbüro gerannt. Ja. Und du hast jetzt ganz zentral auf die Tempotaschentücher verwiesen. Gab es denn da aber auch Sachen drin, die, sagen wir mal, dich möglicherweise hätten bloßstellen können oder den Finder besonders erheitern? Ach, was denn? Da war ein Tagebuch drin. Eieiei, von wie, für wie lange denn? Ach, so lange war das noch gar nicht, ein Vierteljahr oder so. Ach. Aber es hat ausgereicht. Ei, aber so peinliche Selbsterfahrungen beschrieben drinne? Oh ja, also zuhauf. Oi. Und dazu noch ein brandneuer Stadtplan von Berlin. Naja, das ist ja kein Grund, sich besonders zu amüsieren. Aber so ein Tagebuch, wenn jemand doch selbst schonungslos mit sich ins Gericht geht und ihm alles anvertraut? Ja, naja. Ei, Heinz. Aber am meisten hat es mir wehgetan, endlich um den Rucksack selbst. Wie gesagt, das war ein schöner Lederrucksack. Ich habe jetzt zwischendurch einen neuen, aber der ist eine Spur größer als der andere. So feine, gewalktes Büffelleder. Nee, ob das nur Büffelleder ist, das ist wirklich nur seltener. Aber klingt besser. Napperleder. Ja, also war so fein gewalktes Büffelleder und der muss jetzt irgendwo in Templin sich umherirren. Ei. Vielleicht, dass du einfach mal nach Templin gehst und dich so, sagen wir mal, ein bisschen ins Zentrum sitzt, einen Kaffee trinkst und vorübergehen musterst? Ja, Templin soll ja nicht so groß sein, ja. Vielleicht ja, insofern, klar. Oder du fragst dich einfach durch nach dem mit dem Rucksack. Wow, ob es in Templin da nur einen gibt? Naja, aber die anderen zwei Rucksäcke, die ist so kurz besucht. Können Sie mir sagen, wo der ist mit dem Büffellederrucksack? Ja, so. Genau. Heinz. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Allerdings ist doch der Weg nach Templin ein bisschen weit. Ich hatte damals wirklich schon überlegt, ob ich sämtliche Bahnhöfe auf der Strecke von Oranienburg nach Templin abgrase. Dass vielleicht irgendjemand aus lauter Verzweiflung diesen Rucksack sich geschnappt hat, geglaubt hat, da sind Wertsachen drin und dann diesen wieder weggeschmissen hat, weil der für ihn kein Interesse hat, so in der Nähe des Bahnhofs. Aber die Läden auch wieder fallen. Nee, dann alle ihr Büsche da abstöbern, nervt er auch. Weil ich gehört habe, wie viele Bahnhöfe zwischen Oranienburg und Templin gibt. Wie viel denn? Naja, eine ganze Menge. Zumal man dazu sagen muss, dass ich ja nun auf die Bahn angewiesen bin und der Zug alle 2 Stunden fährt. Das heißt, ich hätte mindestens auf jedem Bahnhof 2 Stunden ausharren müssen. Ei. Lass jetzt mal 12 Bahnhöfe sein, da sind schnell ist ein Tag ins Land gegangen. Richtig. Und dann sitze ich abends in Templin und komme nicht mehr zurück. Oh ja. Ja. Heinz, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Tschüss. Tschüss. So, Verluste. Verlust ist immer noch das Thema. 74 81 110 ist die Telefonnummer hier. Tag. Tag. Wer bist denn du? Hier ist Martin. Tag, Martin. Tag. Ja, Martin. Das Thema hast du mitbekommen? Ja, Verlust. Hm. Ja, und das reizt dich jetzt aber auch als Thema. Naja, hat's ja Feuerwoche schon, ne? Naja, aber da habe ich ja nicht drüber gesprochen. Naja. Aber du stehst jetzt unter so einem Erzähldruck, dass dir schier die Lippen überquellen wollen. Ja, fast, ja. Man hört das auch ein bisschen. Mhm. Du hast richtig so ein jugendliches Drängen in der Stimme. Wie alt bist du denn? 14. Oh ja, da ist das Drängen ja dann doch noch besonders groß, oder? Das geht so. Da hat, naja, kannst ruhig ja sagen. Da will man ja dann der Welt doch einiges mitteilen. Zum Beispiel, was Verluste betrifft. Ja. Ja? Mhm. Ist es denn jetzt eher so ein gegenständlicher Verlust oder sagen wir mal eher so ein Verlust aus dem Bereich des moralisch Weltanschaulichen, wie zum Beispiel Unschuld? Eher so ein gegenständlicher. Eher ein gegenständlicher Verlust, ja, ein gegenständlicher Verlust, dachte ich auch. Martin, was hast du denn verloren? Fällt mir jetzt eigentlich nicht rein. Ach Martin, das ist natürlich tragisch. Ansonsten war das aber doch wieder ein sehr, sagen wir mal, lehrreicher Anruf. Ja. Ja, ich glaube, man kann sich doch wieder ein plastisches Bild von dir auch machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ja nicht zuletzt ein Anliegen dieser Sendung, Menschenforschung. Menschen vorstellen, wie sie unser Land hier bevölkern. Martin, du hast wieder einen wichtigen Beitrag geleistet. Ich danke dir sehr. Ja, bitte, bitte. Großartig. Ich weiß, dass es nicht leicht fällt und dass auch eine höhere Portion Mut dazu gehört, dann hier anzurufen. Ja. Und sich quasi bloßzustellen. Mhm. Vielen Dank für deinen Bloßstellungseifer. Tschüss. Tschüss, Martin. War wirklich schön mit dir. Nächste Woche wieder? Vielleicht. Ja, schön. Tschüss. So, wer bist denn du da? Ecke. Also Mensch, ich hab da so ein Problem, wisst ihr? Wenn ich mir hier meine... Du warst, glaube ich, doch an den Megaperls zu nah dran. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, wer bist denn du? Susanne. Tag, Susanne. Also, zum Thema Y habe ich was gefunden. Schön. Bist du denn vielleicht so eine Germanistin? Nein, aber so eine verkappte Russischlehrerin. Was heißt eine verkappte? Nee, war mal gedacht und geplant und habe mal ein bisschen angefangen zu studieren und dann hatte sich das alles erledigt. Weil also, heute keiner mehr Russisch lernen will? Was? Das Studieren überhaupt hat sich erledigt oder Russisch hat sich erledigt? Nee, Russisch Studium hat sich erledigt. Russisch und dann Studium. Bin ich ein bisschen in die andere Richtung gegangen. In welche? Öffentlicher Dienst. Müssen wir das jetzt näher erläutern? Bist du Polizistin? Ja. Ach, wie ich das gleich raus erraten habe. Ist doch toll, oder? Na, schlecht ist es nicht. Auf jeden Fall habe ich das Studium auch schon hinter mir. Nee, aber toll, dass ich das dir geraten habe. Und du bist jetzt eine richtige Polizistin? Bin sogar Kommissarin. Und da bist du ja überhaupt nicht zu verwechseln mit einer Politesse, ne? Na, also, ich bitte dich. Siehst du, eine Politesse ist doch was ganz anderes. Also sagen wir, in Berlin gehören sie dazu, aber da ich im Land Brandenburg wohne und arbeite, gehören die Politessen immer zur Gemeinde oder Stadt. Ja. Ach, sag mal, haben die in Brandenburg eigentlich andere Uniformen? Wer, die Politessen? Polizisten, als die in Berlin? Nein, das ist alles einheitlich. Und wenn du mal durch die Stadt läufst, ja. Vielleicht mal über die alte Grenze rüber nach Brandenburg kommst. Und da mal Polizisten mustere? Richtig, dann wirst du sehen, die sehen alle gleich aus, nur die Ärmel offen näher sind ein bisschen unterschiedlich. Ach, da steht dann bei euch Brandenburg drauf? Ja. Ja, wie lange bist du denn jetzt Polizistin? Seit 89. So lange schon? Ich bin schon ein bisschen älter als die anderen Hörer. Na, ich ja auch. Ja, na, Ist doch praktisch. Ist doch in Ordnung, oder? Ja, da können wir jetzt von älterer zu älterer reden. Oh, mit Erfahrung meinst du, ja? Ja, klar, auch mit den Erfahrungen. Sag mal, mit welchem Dienstgrad hast du denn angefangen? Angefangen, das war noch zu DDR-Zeiten, da war ich Unterwachtmeisterin. Und Unterwachtmeister, wenn man das jetzt ins Westdeutsche übersetzt? Das gibt's nicht. Ach, gibt's gar nicht? Nein, wir mussten uns richtig hoch dienen. Und die jetzigen fangen an mit dem Anwärter und sind dann Meister. Polizeimeister. Genau so. Sag mal weiter die Dienstgrade. Polizeianwärter, Polizeimeister. Dann kommt Obermeister. Obermeister. Hauptmeister. Hauptmeister. Und dann geht's los mit dem Kommissar, was und früher mal bei uns Leutnant war. Bist du Kommissar? Ach, das ist quasi... Kommissarin. Rin, bitteschön, ja? Kommissarin. Ei, Entschuldigung, ja. Ach, als Offiziersdienstgrad ist es Leutnant. Sozusagen, ja. Ist aber auch noch nicht so üppig, oder? Und wie würdest du Major übersetzen? Rat. Rat? Der Ratlose, ja. Rat? Da denkt man ja doch eher an Goethe und weniger an die Polizei, oder? Ja, Geheimrat. Weiß nicht, in Österreich vielleicht gibt's noch sowas. Ja. Die schmeißen doch mit ihren Amtsbezeichnungen da um sich. Sag mal, das ist eine Frage, die dir wahrscheinlich täglich gestellt wird. Aber erzählt ihr euch auch Polizistenwitze? Es gibt keine Polizistenwitze, die sind alle wahr. Oh, das ist bitter, oder? Ja, das ist halt so. Und dann macht ihr das quasi bei, wenn Schulung ist? Erzählen wir uns die neuesten Witze, damit wir werden Polizeiwahrheiten ja, erzählt. Ja, ich kenne das alles. Ach ja. Und was machst du denn jetzt so als Polizistin, wenn ein Einbruch ist? Na, kommt drauf an. Also im Moment, da bin ich ein bisschen umgesetzt worden. Was heißt so, denn? Man muss ja alle Dienststellungen mal durchlaufen, so als junger Kommissar. Kommissarin, bitte, so viel Zeit muss sein. Grad schon wieder ich. Mhm. Ja, ist klar, als Kommissarin war vorher bei der Kripo und bin jetzt bei der Schutzpolizei, mache Streife mit. Ach, und jetzt wirst du so lange umgepflanzt, bis du überall warst? Genau, und dann wird entschieden, wo ich mich am besten bewährt habe und da komme ich dann letztendlich. Ach, und da hast du ja keinen Einfluss drauf? Wenig. Sodass vielleicht dein dein Traum eigentlich Kripo ist und dann landest du doch bei der Wasserpolizei? Na, Entenpolizei wäre auch nicht so schlecht. Das ist gemütlich, oder? Würde ich mal so sagen. Ich habe ein Problem. Wenn das Wetter schön ist, da auf dem Schaukeln im Polizeischiff liegen, besonders. Naja, gut, also ich meine, ich denke schon, dass unsere blau uniformierten Polizisten auch gut arbeiten. Also. Denke ich auch. Eigentlich waren wir beim Y, oder? Beim Y, richtig. Also, pass auf. Von der Russischlehrerin zur Polizeikommissarin, du. Tolle Karriere von der Russischlehrerin zur Polizeikommissarin. Ja. Bin ich schwer beeindruckt. Ja. Ich habe den neuesten Duden vor mir liegen. Der ja. Hat mich gerade 20 Mark gekostet. Ach. Ja, der allerneueste. Und da steht Y drin? Da steht Y. Und weißt du, was ganz genial drunter steht? Na? In Klammern. Selbstlaut und Mitlaut. Klammer zu. Also Konsonant und Vokal. Richtig. Genial. So, und jetzt habe ich noch ein altes Russisch-Wörterbuch. Aber so eins, was für Russen geschrieben ist. Für Russen, die Deutsch lernen. Richtig, sozusagen. Ja. Ah ja. Und da steht unter Y, dass es ausgesprochen wird wie das deutsche I. Also ich übersetze das mal hier so halbwegs. Ach, so, liest du das? Ne? Habe ich doch immer so mitgekriegt. Ne, überhaupt ja nicht. Ich habe es nur 10 Jahre gelernt in der Schule, aber sprechen davon kann überhaupt nicht die Rede sein. Aha, na gut. Aber liest es doch erstmal in Russisch vor, das ist ja interessant. Was, jetzt? Ja. Положение губ, как при произнесении немецкого I. Klar? Ja, und aber weiter? Положение языка, как при I. Und noch weiter? Noch weiter steht hier nichts. Ach so, und wie würdest du das jetzt übersetzen? Na, wörtlich kann ich es nicht mehr. Also da fehlt mir jetzt einfach mal schon ein paar Jahre die Übung. Aber was zur Bedeutung, zur Einordnung, da steht hier gar nichts. Das ist einfach nur, ach so. Was zur Aussprache ist, gehört zum I. Ach, da hast du jetzt nur noch mal so in russischen Lehrbüchern, Lehrbucherinnerungen geschwelgt. Ich hab mal durchgeforstet, ob ich nicht irgendwas zu diesem blöden Y finde. Ach super, Susanne. Das ist aber großartig. Ja, aber. Ja. Und sag mal, musst du jetzt morgen wieder arbeiten? Ja, ich mache gerade noch Hausaufgaben. Ach, und du musst ja auch sicher immer in Uniform zur Arbeit gehen, oder? Ja, jetzt, ja. Ist das eher praktisch oder nervt das? Nö, das ist praktisch, weil ich mache meinen riesengroßen Kleiderschrank auf. Der hat so 3,50 Meter Breite und braucht mir keinen Kopf zu machen, was ich anziehe, weil ich weiß, was ich anzuziehen habe. Uniform. Ach so, und wenn er jetzt ins Kino ist, dann ist die Versuchung auch relativ groß, sich für die Zeit. Nee. Ach, Mensch. Ach, Mann. Und sag mal, hast du einen Mann? Nein. Ach so. Das ist ja mein Verlust gerade. Das ist ein Verlust? Das ist schön. Ach, der ist flöten gegangen? Sozusagen. Festnehmen. Festnehmen. Nee, ich bin ja froh, dass ich ihn los bin. Ach, du bist froh, dass du ihn los bist? Ja. War der eher so gegensätzlich zu dir, dass du so froh darüber bist? Na, so ein bisschen. Ja? War der eher ein bisschen kriminell veranlagt auch teilweise? Nein, das nicht. Aber das Verständnis zum Beruf fehlte dann doch ein wenig. Ach, war das so ein Nöler? War das ein Hippie, ein Hausbesetzer? Na, Macho könntest du es vielleicht nennen. Ein Macho? Ja, so ein bisschen. Ja, aber du bist doch vielleicht so polizistenfremd nicht, oder? Macho? Na, sagen wir mal, dadurch, also ich bin eine Frau und bewege mich eigentlich doch recht ganz vernünftig in Uniform. Ja. Einige Herren nutzen das vielleicht so ein bisschen aus. So ein Ach, und dein Mann hat das auch ausgenutzt? Nee, was heißt ausgenutzt? Ja, wollte ich dich gerade fragen, wie das aussieht, wenn der das ausnutzt. Nee. Hat er nicht? Ich glaube, dafür bin ich viel zu selbstbewusst. Deswegen habe ich ihn auch rausgesetzt. Ei. Naja, nicht zu ändern. Ja. Aber so schlimm ist der Verlust nicht. Man merkt es nur ab und zu, wenn man vom Dienst kommt, so 12 Stunden, Wochenenddienst, nachts oder so, und dann ist früh keiner da, der das Frühstück macht. Ah das ja, fehlt. Das ist blöder. Ja, und das Bett ist ja jetzt so groß geworden, richtig, oder? Richtig, das ist auch so breit. Aber man hat doch immer Kontakt mit Menschen als Polizistin. Ja, aber überleg doch mal, mit welchen Menschen. Entweder die sind geknickt, weil sie, was weiß ich, gerade das Auto geklaut wurde, oder irgendwelche Verbrecher, die nur Dummheiten im Kopf haben. Aber wenn jetzt jemand das Auto geklaut wurde, dann braucht er doch Trost und Zuwendung. Naja, und dann ist man doch als Polizistin ist doch vielleicht auch so eine Seite der Mütterlichkeit und der Zuwendung und Fürsorge angeschlagen. Ja, sicherlich. Im ja? Dienst, natürlich. Sodass sich doch da vielleicht dann ein reizendes zwischenmenschliches Verhältnis daraus ergeben könnte. Ist noch nicht passiert? Nein, ist noch nicht passiert. Nee? Und kommen die nicht, bieten die nicht vielleicht mal so Täusche an, dass du vielleicht mal ein Auge zudrückst und die dich vielleicht dafür zum Essen einladen? Ja, klar, sowas gibt's schon. Aber wer soweit macht, ist dann wieder auch nicht der Rechte für dich wahrscheinlich, wa? Darüber darf ich gar nicht nachdenken. Geschweige denn auch nur irgendwas annehmen oder so. Ach so. Ach, ja. Sodass du im Dienst überhaupt ja keine mehr Leute jetzt kennenlernst. Wenig. Außer eben Kollegen. Ja, na, und mit Kollegen fängt man nichts an. Das verbietet ja nun schon die Logik, oder? Ja, aber sind denn da so Kollegen dabei, die schon, sagen wir mal, deine Aufmerksamkeit erringen könnten? Ja. So jetzt nur vom Aussehen oder auch vom Menschlichen her? Nein, auch vom Intellekt und alles, was dazugehört. Ah ja. Ja, schon. Na gut. Na gut, Susanne. Machen wir Platz. Mann, oh Mann, ja. Aber was macht man denn da, wenn man jetzt vielleicht doch mal jemanden kennenlernen will als Polizistin? Dann ist es ja doch schwer, da ist man ja sehr gehandicapt, oder? Ja, ist richtig. Also, weißt du, manchmal, wenn ich halt weggehe mit einer Freundin oder so, dann erzähle ich mal, ich bin Krankenschwester. Ach weil so. Erstmal gucken, wer das so ist und so weiter. Denn wenn man gleich so mit der Tür ins Haus fällt, man ist halt bei den Bullen, dann, naja. Ach, ich hab's da schon gleich so, ja, da ziehen die gleich voll Fresse? Ja, ja. Au, das ist ja auch bitter. Ja, nicht zu ändern. Ja, und dann erstmal Krankenschwester und dann kann man am nächsten Tag beim Frühstück sagen, dass man ja doch bei der Polizei ist. Das ja, ich meine. Und dann hat er ein bisschen mehr Erfahrung schon mit dir. Nee. Also ich meine, es ist ja nun nicht so, aus dem Alter sind wir raus, denke ich, dass man so beim ersten Abend dann den Herrn gleich mitnimmt oder mitgeht. Stimmt, mache ich auch nie. Na also. Nee. Jetzt mal, was soll ich mit so Kerl? Susanne, dann danke ich dir für deinen Anruf. Jo. Tschüss. Okay, wünsche noch viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Ja, danke schön. Ach na, das war ja wieder interessant. Voll ins Herz einer Polizistin geschaut. Was machen wir jetzt erstmal? Wir machen erstmal noch ein bisschen Musik und dann kommt erstmal der Anrufbeantworter von der letzten Woche. Der ist ja noch gar nicht gespielt worden. Und jetzt spiele ich eine Musik, die vorhin schon bei Johnny zu hören waren. Die goldenen Zitronen. Einfach weil prima Musik ist. Und weil die gleich voll losknattert, du. Mickey Mouse Vogelpfeife. jetzt was raussprechen? Hallo, hier ist Ronny mit den heiligen Worten. Pater Kuttner, Kuttner unserem Radio, geheiligt werde dein Sprechfunk. Dein Talkradio komme wie über Antenne, so auch über Kabel. Denn dein ist der Wortwitz und der Stereosound. Amen. Elke ist hier und Verlust. Also erstmal das fünfte Wort könnte Sanf heißen, dass das T verloren hat. Und ansonsten merkwürdige Verluste können sein Rindenblindheit zum Beispiel. Wenn die Großhirnrinde die eingehenden Signale, durchs Auge eingehenden Signale nicht mehr erkennt. Und Seelenblindheit, wenn man zwar sehr schön sehen kann und Hindernissen ausweicht, aber nichts mehr erkennt. Ja, guten Abend. Ich wollte hier die Lösung ansagen von diesem Hand-Senf-Rätsel. Das ist die Sache. Da kommt jemand an und sagt, nenn mir fünf Wörter, die auf NF enden. Aber es gibt bloß vier. Nämlich Hand, Senf, Genf und fünf. Es gibt nämlich bloß vier. Der Verlust. Beraubung dessen, was wir hatten oder nicht hatten. Im letzteren Sinn wird von einem besiegten Kandidaten gesagt, er habe die Wahl verloren und so heißt es auch über viele Poeten, die hätten den Verstand verloren. Das war aus Ambrose Bierce, des Teufels Wörterbuch. Small Poem. Sie fliegen in dir herum und ziehen ihre Bahn durch dich hindurch. Existieren tun sie in deinem Geist, in deinem Innern, in dir drin. Oft bemerkst du sie nicht und sie entschwinden aus deiner Seele so schnell, wie sie gekommen sind. Haben wirst du immer einen, doch nur manche verwirklichen können. Verblassen sie, so bleibt dir nur die Vermutung, ein dumpfer Schatten, den du nicht mehr deuten kannst. Dann hast du Sehnsucht nach ihnen und dein einziger wird vielleicht zurückkehren. Zurück in dein Herz. Und sie werden fliegen. Träume. Hallo, hier ist der Mike. Ich hab ein Wort mit 13. Was ist das? Konsonanten, glaube ich. Pass auf, ich komme aus dem Allgäu und da gibt's so ein Ding, das nennt sich Gschlader. Das ist, wenn man die Suppe mit Mehl verdünnt und das Ganze dann irgendwie so praktisch mit der Gabel durcheinander wurstelt. Und das nennt sich dann Borschtschlader. G-S-C-H-L-A-D-E-R. Hallo, schönen guten Abend, Captain Kurt Kuttner. Hier ist Mr. Snoid. Also, der erste Verlust in meinem Leben, das war auch wirklich der 8., 9. November. Die DDR, schade, schade. Aber wir probieren es nochmal. Bis dann, salut. Ich möchte einen Kommentar lassen, und zwar gegen Stefan Schwarz und die Quotentoten. Ich erinnere an Dolly Bastier und ihre Medizinbälle, aber plappern gehört zum Handwerk. Hallo Kuttner, ich werde jetzt für ein Jahr nicht mehr in Berlin sein und deshalb wird das sicher ein herber Verlust für mich sein. Ja, ich bin also völlig überrascht, dass ich überhaupt durchkomme, weil ich hatte eigentlich eben schon schon mehrmals versucht, mich... Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, ich wollte dem Kuttner Bescheid sagen, ja? Er müsste mal sich eine andere Musik zulegen, ja? Quatsch! Also die kannst du echt in den Tonne kloppen, würde ich sagen. Ha. Hi, Kuttner. It's Polly Jean Harvey. I love you. That's all I wanted to say to you. Never, never matter, don't you wish you never, never matter, I beg. darling, don't leave me. I'm hurting, big lonely, above everything, above every day. I'm hurting. You lit my injuries. Too easy, don't you wish you never, never met her? Don't you wish you never, never met her? Don't you wish you never, never met her? Don't you wish you never, never met her? Don't you wish you never, never met her? Don't you wish you never, never met her? Don't you wish you never, never met her? Don't you wish you never, never met her? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema ist klar, Thema sind Verluste. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, den halbautomatischen Anrufbeantworter zu berufen. 0331 für Potsdam, 721 39 32, da können Verluste auf Band gesprochen werden und wir hören sie uns dann am Beginn der folgenden Sendung an, so wie wir eben den halbautomatischen Anrufbeantworter gehört haben. Dann mit Material, was heute zustande kommt, am Beginn oder irgendwann mitten in der nächsten Sendung. War übrigens ein tolles, schönes Gedicht da in der Mitte. Das mit der Musik war Lügerei, aber dafür kann ich auch nichts und das ist ja meine Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Ach Mensch, jetzt muss man wahrscheinlich doch draußen im Pförtner Hallo? Hinsetzen. Ja, guten Tag. Hallo, hier ist Udo. Udo, Tag Udo. Ja. So. Wie? Mann, jetzt bin ich ja erstmal gleich wieder indigniert. hast du ein Fremdwörterbuch da? Nicht im geringsten. Überhaupt gar nicht? Nee. Ach, ich wüsste jetzt ja nicht, wie ich indigniert übersetzen soll. Ah, blöde. Sagt sich manchmal so leicht dahin und dann weiß man selber ja nicht genau. Udo, ja. Du hast ja aber einen Verlust zu beklagen. Den habe ich, ja. Und das war ja der Grund, warum du jetzt hier in der Sendung anrufst, um jetzt in herzerweichender Art und Weise diesen Verlust zu schildern. Richtig. Uns zu Gehör zu bringen. Jo. Ja, um mich und Zuhörer zu rühren. Ja, ist eine, würde ich mal sagen, eine rührende Geschichte. Udo, dann kannst du jetzt anfangen mit deiner rührenden Geschichte. Die Spielregeln sind folgende. Ich stelle zwischendurch immer mal Zwischenfragen. Wenn ich was nicht verstanden habe oder wenn ich mehr Details haben will. Ja, oder wenn mir die Dramaturgie deiner Erzählung dann doch nicht so nicht so packend scheint. Dann drückst du auf den Knopf und dann bin ich weg. Na, das ist die letzte Mittel. Möglichkeit, ja. Gut. Na, ich denke mal, ich fange an, ja? Ja, Udo, ich bin voll gespannt. Und zwar ist das nun schon ein paar Jahre her. Ich habe eine Frau verloren. Au, das ist ja auch ein herber Verlust. Der schlägt ja voll drin. Ja, aber ist das schon länger als 4 Jahre her? Ja. Siehst du, ich habe nämlich neulich gelesen, dass das unter Umständen bis zu 4 Jahren dauern kann. Oh, das dauert länger. Und dass das im Grunde, ehrlich? Ja. Also 4 bis 6 Jahre. 6 Jahre, ja. Ja? 6 Jahre. Dass da nämlich im Körperinnern quasi Prozesse ablaufen, die eigentlich nur mit so einem Suchtentzug zu vergleichen sind. Na, ich weiß nicht, süchtig nach irgendwas, na, dass doch Zigaretten vielleicht. Na, ja, dass du Glücks... Nee, jetzt, was eine Frau betrifft, was ja, so eine Partnerschaft betrifft, sowas. Die ist weg... Ja, und dann muss man davon runterkommen wie von einer Droge. Aber die Droge besteht aus körpereigenen Suchtstoffen, die man sich abgewöhnen muss. Und das kann 4 bis 6 Jahre dauern. Doch, so schlimm. Das ist hart, oder? Ja. Mann, oh Mann, aber du hast das jetzt hinter dir. Du bist jetzt trocken. Nee, kann ich so nicht sagen. Ach so, wie hieß sie denn? Katrin hieße. Ach, also du bist immer noch nicht Katrin trocken quasi. Nee. Oh, und es ist ja auch so Gefahr wie beim Alkoholismus. Also wenn man dann noch einen Schluck nimmt, einen Schluck Katrin, zack, bis fängt die Entziehungskur wieder von vorne an. Mhm. Hast du dir das schon mal überlegt? Ja, ich hab's nicht nur überlegt, ich hab's auch erlebt. Du hast es erlebt. Wann hast du die das letzte Mal gesehen? Vor 6 Jahren. Vor 6 Jahren das letzte Mal gesehen? Ja, jeden Tag, bevor sie gestorben ist. Ei. War ein ganz herber Verlust für mich. Oh, das ist ja dann aber richtig bitter, oder? Oh ja. Und was macht man da? Also das ist ja völlig alternativlos, selbst da hilft ja nichts, oder? Ich hab versucht zu heulen, ich konnte ja nicht. Und dann in Alkohol geflüchtet? Konnte ich auch nicht. Wieso konntest du auch nicht? Ich bin nicht besoffen geworden. Ach so, na das ist bei mir dann schon immer anders manchmal. Nee, ich hab mir den Abend, als ich das erfahren habe, ich hab mir versucht, die Birne zuzulöten. Und wie ist das passiert? War ein Unfall oder was? War ein Unfall, ja. War Genickbruch. Da war sofort um. War schade. Und seitdem bist du jetzt auch alleine? Ja, zwischendurch noch ein paar Versuche gestartet, aber kam irgendwie nichts vernünftig zusammen. Und lag das jetzt an den Frauen oder lag das an deiner Besessenheit quasi? Besessenheit. Na, Besessenheit ist jetzt vielleicht ein falsches Wort, aber. Nee, würde ich mal nicht so sagen. Das ist ja manchmal wie ein Zauber. Ja, eher wie ein Zauber, ja doch. Wo man genau weiß, das hilft nichts und gibt keine Alternativen und man muss es jetzt vergessen oder es ist irgendwie vorbei, ohne dass man es jetzt verdrängen will, aber es ist eben vorbei. Naja, nee, das ist, kann man wirklich sagen wie ein Zauber, doch, hast du gut gesprochen. Und du meinst, der wirkt immer noch nach, der Zauber? Ja, vor allen Dingen, jetzt habe ich eine Frau kennengelernt, jetzt vor 3 Wochen und vom Äußerlichen dieselbe. Einer, das ist aber auch gefährlich, oder? Aber sicher. Dann sucht man ja dann immer doch was anderes. Also nicht, die ist ja nicht nur vom Äußerlichen dasselbe, auch so die ganze Ausstrahlung, die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Mentalität. Genau dieselbe Frau. Eieiei. Oh, ja. Und? Tja, die habe ich seit 3 Wochen nicht mehr wiedergesehen. Also ich habe mir so gedacht, na, ich würde die gerne wieder nehmen, aber irgendwann, eine Woche später, ist mir das erst mal richtig klar geworden. Die Ähnlichkeit. Die Ähnlichkeit, ja. Und dann hast du einen Rückzieher gemacht oder sie? Ja, ich nicht. Aber sie war nicht da, wo wir uns dann treffen wollten. Ursprünglich dann. Ei. Und jetzt geht das ganze Theater unter Umständen wieder von vorne los. Ja. Und du hast sie jetzt in der Zwischenzeit auch nicht wieder erreicht? Nee. Leider nicht. Warum? Weil du ihre Adresse nicht hast, oder wie? Unter anderem. Ih, das ist ja blöde. Ach, jetzt muss man gleich wieder anfangen zu vergessen. Ja. Und sich die Zukunft neu organisieren. Also muss man wieder irgendwo anders neu anbaggern, irgendwo, ja. Von wo aus rufst du an? Aus Damme. Oh, nun ist ja, wie groß ist ein Damme? Wie viel wohnen in Damme? Die letzte Zahl, die ich weiß, waren 128 Einwohner. Na, die kennst du doch alle, oder? Ja, die ist ja nicht aus Damme. Ach so, na Gott sei Dank. Ich bin aus Damme. Du bist aus Damme. Ja. Also und Damme selbst hat sich jetzt schon mal erledigt. Ja, ja, ja. Als Gebiet, wo jemand zu finden wäre. Hier ist nichts, überhaupt nichts, was meinem Alter entsprechen würde oder... Das macht das aber auch nicht leichter, da muss man sich jetzt dann irgendwie jeden Freitagabend auf Trail gehen, oder? Ja. Und dann in irgendwelche Diskos. Ja, das liegt mir überhaupt nicht mehr. Ja. Und dann weiß man geht in Diskos, um jemanden kennenzulernen, weiß aber jemanden, den man da kennenlernen will, der geht immer zu Diskos. Ist also von vornherein nicht das Richtige. Das ist richtig. Ja, das macht die ganze Sache problematisch. Und vor allen Dingen sind bis zur nächsten Disco sind von hier aus 20 Kilometer. Au, au, au, au. Dann kein, ohne Führerschein. Was machst du in Damme? Ja, ich wohne hier. Und arbeitest du auch? Ja, ja, ja. Als Watten? Ich putze, also Wände verputzen und so Sachen. Ja. Ach, ist jetzt aber auch nicht ein Beruf, mit dem man sich, sagen wir mal, in eine größere Stadt wagen könnte, oder? Ich will gar nicht weg von hier. Ach, du willst doch da bleiben? Nee, ich bin so ein Landmensch. So. Ein Dammer. Ja, ja, ja. Ja, ein Dammer. Ein Dammer. Ein Dummy. Nee. Nee. Doch, auch, unter anderem, ja. Ja. Na, einen Unfall hatte ich schon. Jetzt hör auf, mach keinen Scheiß. Nee, aber so, ach nee. Nee, ich will wirklich, ich liebe das Landleben. Das ist schön ruhig. Ja. Und wie hast du dir jetzt so deine Zukunft vorgestellt? Hast du dich jetzt auf dem einsamen Leben? Wie alt bist denn du? Ich bin jetzt 24. Auf 24? Und vor 6 Jahren, ey, da wart ihr 18. Da war ich 18, sie war 16. Ei. Ja, das ist böse, ja. Andererseits kann man sich, also, das ist kein Trost, aber mit 24 hat man ja doch noch ein Weilchen vor sich, wa? Naja, ein paar Jahre bleiben noch, ja. Aber wenn einem das mit 45 passiert, dann kann man ja wirklich schon überlegen, ach, möglicherweise ist jetzt vorbei für ewig. Dann könnte man dann schon fast einpacken, könnte man denken, ja. Ei. Ja. Überlege, ich bin ja, klingt ein bisschen arrogant, aber ich bin ja ganz froh, nicht in Damme zu wohnen. Ja, ich denke mal, es sind viele. In Berlin kann man immer noch so rumsträuchen. Ich war, vor ein paar Wochen war ich ja mal so für ein paar Tage in Berlin, da wohnt meine Schwester. Und, ist mir zu viel Wohling da. Ja, das ist auch so ganz, ganz fremdes Einzugsgebiet. Da wird man ja kaum eine Frau nach Damme entführen können, wa? Auf keinen Fall. Naja, auf keinen Fall würde ich auch nicht sagen. Ich muss sagen, hier, andererseits, Damme, ja, gibt's ja auch so eine Tendenz zur Stadtflucht, dass man vielleicht eine stadtflüchtige Frau kennenlernen könnte. Jetzt haben wir schon den dritten Berliner hier in Damme. Ach, das sind doch aber alles Wochenend-Berliner, oder? Nee. Die haben sich hier ein paar Häuser gekauft und die sind auch richtig hier eingezogen. Die wollten das ruhige Land leben. Ja, jetzt sind sie hier in Damme, jetzt haben sie sich irgendwie ein bisschen gekniffen. Das ist denen doch ein bisschen zu ruhig, weil hier ist absolut nichts. Ah, da lacht dann der Damme doch ein bisschen wissend. Ja. Ja. Ein bisschen Genugtuung. Udo, ja. Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Ich danke ebenfalls. Ja? War mal nett. Mensch, selber Partys machen ist, glaube ich, eine tolle Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Ja. Gerade wenn nichts los ist. Aber, dass man dann so über Freunde und über Freunden von Freunden, Freunde von Freunden, dann ein buntes Völkchen zusammenkriegt, dass man immer Partys macht mit 25 Leuten, schicke olle Schlager und ein bisschen Easy Listening spielt und ein paar Tränke hinstellt. Ja. Und selbst wenn man keinen keinen kennenlernt, hat man vielleicht Spaß. Das ist ja nun nicht das Problem, bloß. Na, aber wann hast denn du die letzte Party gemacht? Letztes Jahr irgendwann. Und naja, wann warst du das letzte Mal in der Disco? Das war vor 2 Wochen. Siehst du? Und Disco ist doch von vornherein aussichtslos. Party machen. Ja, bloß bei mir ist immer das Problem, oder bei uns hier in Damme ist immer das Problem, wenn Party ist, dann kommt bloß die Damme. Ach so, ja. Na, dass man das so ein bisschen streut, dass man versucht, schöne Partys zu machen. Ja. Dass man sich Mühe gibt mit der Ausgestaltung, mit der Musik. Das klappt irgendwie alles nicht so. Nicht. Und Grillen, ob man mit Grillen vielleicht Fremde anziehen kann? Hochschwer, wa? Nicht so. Grillen ist auch nicht mehr das, was das mal war. Nee. Udo, danke ich dir für deinen Anruf. Jo. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ja. Ah, Mann, Kinder, jetzt sind wir aber wieder in der Situation, dass jetzt im Grunde eigentlich sofort die Nachrichten kommen. Von daher können wir jetzt aktuell ja nicht weiter telefonieren, aber eben nach den Nachrichten. Die Sendung hat ja jetzt quasi Feiern wer Bergfest. Ist 11:30 und die geht ja bis 13:00, also noch 1,5 Stunden interessanter Diskussionen stehen vor uns. Das Thema sind, was ist denn das Thema? Ah. Da will es mir doch gleich einfallen. Das Thema lautet nämlich Verluste. Hi, Kurt Cobain is speaking. Courtney killed me. But nevertheless, you are listening to Scratch Food with Cooter. Don't miss it. Take your time, hurry up.

Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Das ist eine reelle Ansage. Ey, das ist so manchmal so in meine CD, die mir vor ungefähr 2 Jahren zugeflogen ist. Es ist von Surrogat mit einem schicken Song drauf, der Bottrop heißt. Und jetzt wird sie gespielt, die ich erst vor kurzem wiederentdeckt habe. So wie ihr Telefon. Aber das passt jetzt an, ist eigentlich nicht direkt ein Verlust. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Ich bin eine scheinbare Vertreterin einer germanistischen Fakultät. Wieso eine scheinbare? Naja, weil, also ich bin eigentlich eine Vertreterin, aber ich vertrete sie nicht wirklich, diese germanistische Fakultät. Also du meinst, es wäre ein bisschen anmaßend zu sagen, du bist eine Vertreterin einer germanistischen Fakultät. Wieso? Na, darum sagst du, darum versuchst du zu relativieren mit dem Adjektiv scheinbar. Nee, weil ich eigentlich nicht ganz konform gehe mit dieser germanistischen Fakultät. Ach so, weil du jetzt gewissermaßen nicht über die Differenzen zwischen dir und der germanistischen Fakultät hinweg mogeln willst. Genau. Was zum Beispiel Haarfarbe betrifft, das Äußere überhaupt. Na, es geht eigentlich mehr um höhere Werte. Ach na, sag mal, die sind ja so gering nicht zu schätzen, oder? Das Äußere überhaupt und die Haarfarbe. Ja. Oder? Ne. Bist du jetzt jemand, der sein eigenes Äußeres völlig verachtet und sagen wir mal gerne so aussehen würde wie eine germanistische Fakultät? Wie war nochmal die Frage? Ob du erstens jemand bist, der sein eigenes Äußeres und die Haarfarbe verachtet und Nein. das zweitens vorziehen würde, das Äußere und die Haarfarbe einer germanistischen Fakultät zu haben? Beide mal nein. Ja. Siehst du? Darum besteht also zur Geringschätzung des eigenen Äußeren und der eigenen Haarfarbe keinerlei Veranlassung. Das ist richtig. So dass man nicht unbedingt, was andere Werte betrifft, von höheren Werten sprechen muss, sondern sagen kann, andere Werte. Dir geht es jetzt um andere Werte und nicht die Werte der Haarfarbe und des eigenen Äußeren. Ja, das ist völlig korrekt, ja. Bei dem du ja mit der germanistischen Fakultät es durchaus aufnehmen könntest. Ich hoffe, ja. Was die Haarfarbe und das Äußere betrifft. Könntest du dich mal kurz beschreiben und die juristische, germanistische Fakultät, dass sich die Zuhörer ungefähr ein Bild machen können und dann vielleicht selbst entscheiden? Oh, nö, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Lust dazu. Sagst du mir bitte deinen Namen nochmal? Manu. Manu. Manu, das ist jetzt aber nicht eine Sendung, die sich jetzt unmittelbar nach dem richtet, wozu der Anrufer Lust hat. Sondern ja. Das ist schon eine Sendung, die eigentlich auch den Anrufer ein bisschen herausfordern soll, ihn aus der Reserve locken soll. Hm. Ja, verstehst du, die gehört eigentlich zu den grundsätzlichen Spielregeln dieser Sendung, die, denke ich, zutiefst demokratische Spielregeln sind, auch Sachen zu machen oder über Sachen zu reden, zu denen man jetzt unmittelbar nicht so eine Lust hat. Naja, ja, ansonsten erzeugst du natürlich das Bild einer Hörerschaft, für den der Begriff Freizeitpark Deutschland angemessen schiene. Und das wäre nicht schön. Also ich weiß nicht, ob man da irgendwie von einer demokratischen Sache reden kann, weil eigentlich dann bist du ja die Mehrheit, oder? Ich bin nicht die Mehrheit, sondern, naja, das ist eher so eine, wie soll man jetzt sagen, so eine vorsichtig zentralisierte, auf einen, man könnte sagen, Volkserzieher hin zentralisierte Demokratie. Naja, aber ich habe trotzdem, also ich halte. Bist du nicht auch manchmal erfüllt von der Sehnsucht nach einem guten König, nach einem sympathischen König? Nee, überhaupt nicht. Nee? Du bist heiße Fürsprecherin reiner Demokratie? Jeder Nein. soll über alles abstimmen können, Mehrheitsverhältnisse entscheiden? Nee, eigentlich auch nicht. Zum Beispiel jetzt so eine Sendung, ja? Ja. Man könnte sagen, ich weiß nicht, wir hören ein paar tausend Leute zu. Wäre das denn jetzt sinnvoll, dass die jetzt ihren Sprecher selber bestimmen, dass über das Thema abgestimmt wird, dass, sagen wir mal, über jedes einzelne Gespräch abgestimmt wird, über jeden Anrufer abgestimmt wird? Nein, das ist doch nicht sinnvoll. Wir leben doch in einer Gesellschaft, die arbeitsteilig funktioniert. Der eine ist der reine Zuhörer, also es gibt keine Zuhörer, die hören was anderes. Dann gibt es Zuhörer, unter den Zuhörern gibt es wieder Anrufer und dann gibt es mich noch. Und das ist, glaube ich, eine sehr subtile und aber auch schöne Hierarchie, die sich bewährt hat. Das mag schon alles stimmen. Ja, man sollte sich da nicht voreilig von Bewährtem verabschieden. Ja, das ist aber bloß jetzt alles vollkommen am Thema vorbei, ne? Und also es trifft überhaupt nicht, also nicht mal im Annähernden irgendwie meine Veranlassung, warum ich bei dir anrufe. Also du hast ohne jegliche Intention dein Äußeres und deine Haarfarbe zu beschreiben hier angerufen. Genau. Aber du meinst, wenn man ohne jegliche Intention sein eigenes Äußeres und seine Haarfarbe zu beschreiben anruft, dann ist man auch nicht verpflichtet und gibt überhaupt keinen Anlass, dann über seine eigene Haarfarbe und sein eigenes Äußeres zu sprechen. Ja, genau so ist das, ja. Aber andererseits habe ich jetzt eben versucht, den Anlass zu schaffen, indem ich dich direkt gefragt habe. Mhm. Insofern gibt's ja dann doch einen Anlass. Ja, aber der ist irgendwie jetzt nicht so ganz... Du wirst aber nicht sagen, dass es nicht der Anlass ist. Ja, der ist aber nicht so ganz berechtigt. Ach, so ganz berechtigt, da würde ich versuchen, all meine Autorität aufzubringen. Ja, siehst du, und das lehne ich nun wieder völlig ab. Nein, aber ich meine ja nicht Autorität Kraft Gesetz, sondern Autorität Kraft der Tätigkeit, die ich hier ausübe. Weil ich schon lange, lange diese Sendung mache. Ja, und jetzt glaube, ja nicht wie ein junger Spund quasi rumspringe und willkürliche Fragen stelle, sondern Fragen, die aus dem Zusammenhang dieser Sendung ganz genuin quasi erwachsen sind. Ja, okay, aber jetzt hast du mich vollkommen weggebracht. Du kannst dir aber auch sicher sein, dass meine väterliche Hand dich wieder zu dem, was du eigentlich sagen willst, hingeleiten würde. Na dann aber mal so. Meine helfende Hand. Andererseits wäre ich ja nur bereit, meine helfende Hand auszustrecken, wenn du jetzt mir deine helfende Hand reichst. Gut. Und zum Beispiel über deine Haarfarbe und dein Äußeres beschreibst kurz. Ach Mensch. Nö, mache ich nicht. Ah. Dann habe ich jetzt massiv gegen die Spielregeln verstoßen. Na, du hast meine helfende Hand ausgeschlagen. Oh. Und die zweite? Was die zweite? Die zweite helfende Hand. Die habe ich auf dem Rücken. Also die hilft nicht. Die hilft nicht, die verweigert sich, die reguliert den Verkehr. Mhm. Weil hier auch ein Hin und Her im Studio herrscht. Also ich entnehme deinem ganzen Gerede, dass deine Probleme germanistischer Natur schon geklärt sind. Nein, überhaupt weiß Gott nicht. Na dann. Also ich würde mir natürlich alle 10 Finger nach einer germanistischen Anruferin lecken. Na bitte, dann nutze diese Chance. Ja, aber andererseits natürlich nicht nach einer wiederborstigen germanistischen Anruferin, sondern einer kooperativen, die zur Zusammenarbeit willens und fähig ist. Wenn es sich um dem Thema angemessene problematische Fragestellung handelt, dann würde ich eigentlich sehr kooperativ sein. Ja, aber vielleicht wird sich erst in höheren Sphären den Kreis schließen, den einzusehen oder dessen Gestalt zu erkennen, die im Moment noch verwehrt ist. Hm. Jetzt möchtest du wieder auf die Haarfarbe zurückkommen? Ich wollte dich nur bitten, deine Haarfarbe und dein Äußeres zu beschreiben. Also ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Ah, das ist natürlich total blöd. Ich meine, ich sagte dir zum Beispiel auch, um einen großen Mangel des Radios auszugleichen. Nämlich Bildlosigkeit. Ja, die visuelle Unerschaffung. Und andererseits natürlich auch auf die Stärke des Erzählerischen hinzuweisen. Jemand beschreibt etwas und jemand anders kann sich ein Bild machen, ohne jetzt unmittelbar selbst ein Bild zu sehen. Was ja doch durchaus reizvoll ist. Aber das ist halt die... Ich meine, dann irgendwie wird dann diese wunderbare Unverbindlichkeit des Mediums Radio nicht mehr gewährt. Und du würdest zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, auf meine beiden Fragen, deine Haarfarbe und dein Äußeres, ja, blond und gut, damit wäre für dich eine Verbindlichkeit hergestellt, die du jetzt vermeiden wolltest. Genau. Ach, schade. Das ist doof. Da kommen wir jetzt, ja, das verstehe ich, aber da kommen wir dann jetzt doch nicht zusammen. Echt nicht? Nee, das tut mir sehr leid. Oh, das finde ich jetzt unheimlich schade. Ich finde es auch extrem schade, du kannst es mir glauben. Ich bin auch tief betrübt. Wie kann ich denn da jetzt wieder rauskommen? Indem du mal kurz deine Haarfarbe und dein Äußeres beschreibst. Hast du schon gemacht? Ich wollte ja nicht selber beschreiben, sondern ich wollte ja, dass du das beschreibst. Also liebe Hörer an den Radiostationen, also ihr habt das schon gehört, was zu meiner Haarfarbe und zu meinem Äußeren zu sagen wäre, und zwar aus Jürgen Kuttners Mund. Ich habe jetzt eben nicht aufgepasst, was wäre denn da zu sagen? Blond und gut. Wunderbar, danke, dann können wir jetzt reden. Du willst sicher aufs Y rekurrieren. Zum einen ja. Und vielleicht auch noch indigniert übersetzen? Wie bitte? Indigniert übersetzen? Indigniert fiel vorhin hier schon mal als Vokabel. Echt? Ja. Nee, da bin ich. Hast du kein Fremdwörterbuch in der Nähe? Ich glaube nicht, nee. Ei. Naja, gut. Ich bin nämlich eine schlechte Germanistik-Studentin. Ach so, und jetzt willst du aber doch mit dem Y hier hausieren gehen. Ja, weil, also ich meine, das ist halt auch das, ne? Ja. Dass also ein irgendwie in den fachlichen Kreisen ist dann halt irgendwie eine Antwort eigentlich ziemlich wenig zu erwarten. Also. Das war jetzt alles, was du sagen wolltest? Nein, also man kann das halt immer, das ist immer abhängig, in welchen Kreisen oder in welcher... Man sich als Y bewegt. Nein, ja, doch, stimmt. Ja? Also die traditionsbehafteten Anhänger der germanistischen Wissenschaft würden dann wohl eher sagen, dass es ein Konsonant ist. Und also dann eher die progressiv Orientierten würden schon durchaus also zustimmen, dass man das also eine Sonderstellung einräumen kann, diesen Buchstaben, und das halt in beide Buchstabengruppen einordnen kann. Progressive Y-Nisten sind unentschieden, konservative Y-Nisten sagen, ist ein Konsonant. Genau. Wunderbar, vielen Dank. Da haben wir doch aber lange Anlauf genommen, oder? Ja, aber das ist nicht einfach mit dir, das muss ich mal sagen. Na, aber wäre es schön, wenn es einfach wäre? Nein. Danke. Sag mal, über einen Verlust hast du jetzt nicht noch zu klagen? Oh, ich glaube, das wäre... Aber warte mal, ist das mit diesen NF-Wörtern schon geklärt? Mit NF-Wörtern ist eigentlich geklärt. Was wäre dein Beitrag dazu? Also es gibt leider nur 4, ne? Es gibt nur 4, richtig. Und das ist eine Frage, die man Besserwissern stellt, um die zum Schweigen zu bringen. Oh, das ist gut, ja. Ja, also, da grübeln die gleich rum. Wie? Da grübeln die nämlich rum so. Naja, hast du es auch gemacht, ja? Nee, das wurde mit mir gemacht. Naja. Ich wurde in der letzten Sendung zum Schweigen gebracht durch diese Frage. Und du hast dann im Nachhinein darum dich bemüht, um eine Antwort zu finden, ne? Ja, ich habe dann auf mein bewertet rückläufiges Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache zurückgegriffen. Und wir sehen, dass es nur 4 Worte auf NF gibt. Ja. Wobei Genf schon wieder zweifelhaft ist. Als Alterskrebler weiß man ja, dass Eigennamen eigentlich nicht gelten. Insofern gibst du ja nur 3, aber Genf ist natürlich schon ein eingeführter Begriff. Als Alterskörbler? Bin ich gar nicht, habe ich jetzt nur so gesagt. Was ist denn das? Kennst du Scrabble nicht? Nee. Dieses Kreuzwortspiel, wo man immer Buchstaben in der Hand hält und dann muss man Worte draus machen? Nee, ist das irgendwie sowas wie Glücksrad? Ist Glücksrad für zu Hause. Oh, super. Nee, ist nicht so doof wie Glücksrad. Und wird auch keine Maren Gülzer mitgeliefert in der Spielpackung. Weil der eine wieder davon abhält, sich das Teil zu kaufen. Mit würden sie es nehmen. Aha. Naja, deswegen vielleicht. Ja. Ja. Ich danke dir erstmal sehr für deinen Anruf. Naja. Es war kein leichtes Gespräch mit dir. Nee, das stimmt. Das aber ich bin auch wieder ein bisschen bereichert rausgegangen. Nee, das kann ich aber nur bestätigen, ne? Vielen Dank. Okay. Tschüss. So, Thema sind immer noch Verluste. Verlust war ja jetzt nicht zu beklagen, außer dass wir wieder droht, das Thema verlieren, zu verloren. Es droht, dass das Thema verloren geht. Das Thema lautet nach wie vor Verluste, die euch ereilt haben. Wer einen Verlust hat, kann ihr direkt anrufen. 721 7481 110. Und wer dann hier nicht durchkommt, der hatte die Möglichkeit auszuweichen auf den halbautomatischen Anrufbeantworter. Und der hat die Telefonnummer 721 39 32, ebenfalls in Potsdam. Da kann man quasi in ein schwarzes Loch hinein, ohne dass ich jetzt den halbautomatischen Anrufbeantworter unmittelbar als ein schwarzes Loch beschreiben wollte, seine Verlustklage auf Band bannen lassen. Vielen Dank. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Eine Anmoderation wäre doch ganz schön, wenn so eine Sachen, so Musiken anmoderiert werden. Ich habe ja nichts dagegen, dass Menschen hier tolle Coverversionen spielen, aber die, wenn die dann nicht anmoderiert werden, ist es ein bisschen arm. Hallo? Ich kann nicht mal abmoderieren. Tag? Hallo? Ja, Tag, wer bist denn du? Tag, hier ist Jones. Jones? Ja. Bist du dir sicher, dass deine Mutti und dein Vati dir wirklich diesen leicht affigen Namen gegeben haben? Nee. Warum? Da hast du dich selber entschieden für einen leicht affigen Namen? Ja. Du hast doch bestimmt einen ordentlichen Namen. Du heißt doch wahrscheinlich Horst, Rolf, Gerhard, Walter, Hans. Nee. Ja, und nicht. Weichst aus auf einen affigen Namen wie Jones. Warum? Och, weiß auch nicht. Ist so. Ist dir selber einfach so in den Kopf gekommen, jetzt würde ich mich mal Jones nennen? Genau. Und wie hast du denn aber vorher geheißen? Ach, ist doch egal. Nee, sag doch mal, ist doch interessant. Wollte eigentlich was anderes sagen. Frank vielleicht. Nö. Frank ist doch aber kein Name, für den man sich schämen muss. Wollte eigentlich was zu indigniert sagen. Sag mal, was zu indigniert. Das heißt, peinlich berührt. Unwillig. Na siehst du, war doch nicht schlecht von mir gesagt. Ich danke dir für deinen Anruf, Jones. Ich wollte vielleicht noch sagen, wo es herkommt. Aus dem Lateinischen. Ah, das überrascht mich ja jetzt aber sehr. Wieso? Na, wird mich überhaupt nicht überrascht. Das war eine zynische Bemerkung von mir. Mhm. Willst du das nun wissen oder nicht? Ja, kommt aus dem Lateinischen. Ja. Und noch was? Ja. Eigentlich nicht. Nö, wenn du es nicht willst, noch gut. Danke, tschüss. Danke, Jones. Mensch, der war jetzt aber voll indigniert. Hallo? Hallo? Na, das ist hier nicht meine Nummer. Hallo? Hallo, wer bist denn du da? Ah, guten Tag. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Bin ich dich? Ja. Das war auch ein Anrufer jetzt eben. Hallo. Hallo. Ja, Tag, wer bist denn du? Martin. Martin. Martin. Martin. Ja. Wir haben aber noch nicht gesprochen heute miteinander. Nee, vorhin hat aber einen Martin angerufen. Ja? Ja, interessant, ja, oder? Indigniert. Indigniert ist schon geklärt. Das Thema ist immer noch Verluste. Ach so, na gut. Verluste ist jetzt aber nicht ein Thema, worüber du zu reden in der Lage dich sehen würdest. Genau. Ach, schade. Tschüss, Martin. Okay, tschüss. Hallo. Hallo. Ja, Tag, wer bist denn du? Hier ist Axel aus Grabow wieder. Axel aus Grabow. Tag, ja. Axel aus Grabow. Ich durfte dir letztes Mal diesen schönen Vortrag halten, mit dem du mich voll geschockt hast. Ach ja. Ach ja. Ja, und aber voll ins Stottern gekommen, oder Axel aus Grabow? Genau. Ja, so bitter. Wollen wir jetzt live nochmal über Verluste reden? Ja, kurz ein Gewinn. Also ihr seid jetzt bis kurz vor Rostock zu hören. Ach. Jetzt auf 103.1. Hast du ausgetestet mit dem Autoradio? Ja. Und bist ja, ganz langsam gefasst, ganz langsam gefahren, um tatsächlich auch die Grenze markieren zu können? Nee, ich wohne in Bützow und Bützow? Bützow. Bützow. Kennst du nicht die drei großen Bs? Nee. Bützow, Brandenburg, Bautzen, die größten Gefängnisse der DDR. In Bützow, ihr habt's auch ein Gefängnis? Das gibt's immer noch. Immer noch? Es wächst und gedeiht. Ist ja interessant. Ja, die haben Konjunkturgefängnisse, ja, wa? Ganz Mensch, gut. Vielleicht sollte man Gefängnisbetreiber werden. Ja, sich selbstständig machen mit einem schönen Gefängnis. Gibt's doch schon in Mecklenburg. Private Gefängnisse? Ja. Ach, dachte, die gibt's nur bei den Amis. Nee, ein privat gebautes auf jeden Fall. Aber das so, kann man auch schon. Nee, aber betreiben ist ja die hohe Kunst, glaube ich. Ja. Ja, und dann noch Gewinn machen. Toll. gut, ne? Ja, Marktwirtschaft. Ja. So, sag mal, wie ist denn mit den Verlusten bei dir? Ja, also man verliert, glaube ich, jeden Tag, ne? So einige Sachen, zum Beispiel Zeit seines Lebens. Aber ich wollte eigentlich über den Verlust eines Freundes sprechen. Ja, erzähl mal. Wann hast du den denn genau verloren? Ja. Kannst du dich an die Umstände noch erinnern? Wo war es denn? Ja, sehr genau. Es war hier in Grabow Anfang diesen Jahres. Und der Grund dafür, er bemühte sich etwas zu doll um meine Freundin. Ach, das ist ja bitter. Das ist bitter, ne? Und sag mal, war denn sein Bemühen wenigstens von Erfolg gekrönt? Ja, natürlich nicht. Nicht? Nein. Ach so, weil er sich da doch eine zu scharfe Konkurrenz, wie wir es heißen, ausgesucht hat. Genau. Ja, und aber du hast deinen Buhlen um deine Freundin auch gleichzeitig verstärkt, wie du gemerkt hast, dein vermeintlicher Freund baggert. Schlimm, ne? Ja. Du hast mich voll erkannt. Ach, du hast dann auch gleich angefangen, Blumen zu kaufen? Nein, häufiger Liebesakquise? Die wurden öfter gekauft, aber ja, man setzt sich dann doch ein bisschen in ein besseres Licht, oder nicht? Ja, macht öfter Frühstück und macht öfter Liebeserklärungen und so Geschichten. Ja, obwohl das mit den Liebeserklärungen auch nach hinten losgehen kann, wenn das zu oft kommt, ne? Ja, ist das deine Erfahrung? Ist bei dir schon mal eine Beziehung an zu viel Liebeserklärungen gescheitert? Ja. Also da kamen dann so Sprüche wie, naja, das brauchst du mir ja nun nicht immer zu sagen. Ja. Axel, du nervst. Ja, zum Beispiel auch glücklich, meine Kleine. Axel, du nervst. Ja. Oh, das ist natürlich bitter. Das ist hart. Ja, da denkt man dann noch mal. Bitte? Ja, da denkt man vielleicht doch, dass man die Liebeserklärung der Falschen macht. Ja, ne? Ja. Wer hat denn dann auch Ende gemacht? Du oder sie oder sie noch? Letztendlich ich, weil sie zu oft zu mir gesagt hat, dass ich sie nerv und damit hat sie mich genervt. Ja, aber wir gingen dann jetzt nochmal schnell zur verlorenen Freundschaft zurück. Wie vollzog sich denn dann der Verlust ganz konkret? Also der baggert, du buhlst zurück, deine Freundin sitzt in der Mitte und strahlt quasi im Glanz zweier Sonnen, von denen die eine natürlich heller scheint. Ja, so, also warst du dabei? Nee. Das ist echt gut. Mhm. Naja, und da kommt das dann eben auch so zu ein paar unfeinen Äußerungen, so gegeneinander. Ja, du zum Freund aber hauptsächlich. Du dann aber offensiver. Ja, und ich natürlich im Recht. Ja, natürlich. Also aus dem Bewusstsein des Rechtes heraus offensiver. Ja. Ja, kannst du dich noch so an unfeine Bemerkungen erinnern? Sowas interessiert mich ja auch immer sehr. Naja, die wurden meist dann so gegen Dritte geäußert. Man versucht sich dann ja auch in seinem Freundeskreis weiterhin in ein gutes Licht zu rücken, und dass man ja der Gute ist. Leider eigentlich. Also Aber eigentlich, Axel, ja? Ja, sag mal, aber so ein Verlust schmerzt doch auch, oder? Der Verlust eines Freundes, das schmerzt doch. Das schmerzt, ja. Ja, und lässt sich das nicht vielleicht doch wieder reparieren, nachdem ja jetzt, sagen wir mal, die Besitzverhältnisse klar sind? Ich glaube nicht, denn dafür sind zu viele böse Sachen. Ach so. Von deiner Seite jetzt nicht mehr zu reparieren oder denkst du, er würde die Hand, die du ihm hinstreckst, ausschlagen? Sowohl als auch. Ja, gut. Mann, da haben wir jetzt doch ein trauriges Kapitel Graboer Zwischenmenschlichkeit hier jetzt hören dürfen. Axel, ich danke dir für deinen Anruf. Bitteschön. Tschüss. So, dann machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Musik, um dann anschließend das Expertengespräch zu hören. Ich hoffe auf euer Einverständnis. Andererseits vollzieht sich das hier alles in der von mir angegebenen Reihenfolge auch ohne euer Einverständnis. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir, ach komm doch mal zu mir, nachmittags um halb vier. Oh, Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, du doch jeden Tag, der muss doch her. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast. Die ganze Nacht. Johnny, ich träum so viel von dir. Och, komm doch mal zu mir. Nachmittags um halb vier. Johnny, wenn du Geburtstag hast und mich dein Arm umfasst, die ganze Nacht. Johnny, da denk ich noch zuletzt, wenn du doch jeden Tag Geburtstag hättest. Liebe junge Menschen draußen an den Radiogeräten, jetzt ist hier wieder ein Expertengespräch. Es tut mir an dieser Stelle ausgesprochen leid, Stefan Schwarz hier wieder neben mir sitzen zu haben. Das liegt nicht daran, dass es Stefan Schwarz ist, den ich hochschätze, sondern was mir daran leid tut, ist, dass die Sendung, die letzte Sendung so aus dem Ruder gelaufen ist, dass ich da völlig den Faden verloren habe und das kaum zum Thema gesprochen werden konnte. Guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend. Das Thema war ja Verluste. Und ich selber habe mich dann außerstande gesehen, das Thema straff durchzuziehen in der Sendung. Dass zum Thema nicht geredet wurde, lag also nicht an den Hörern jetzt selbst. Die waren willig und bereit und unter Umständen sehr fähig, sondern es lag einfach bei mir an mangelnder Selbstdisziplin und fehlender Aufmerksamkeit. Dafür schäme ich mich jetzt hier. Und darum ist Stefan Schwarz jetzt hier nochmal erneut als Experte, als Doppelstulle-Experte da sitzen und was zum Thema sagen. Aber Namens Stefan? Ich hab dir gesagt, wenn du das mit der Doppelstulle sagst, dann gehe ich raus. Aber ich hab dir gesagt, dass ich das doch irgendwie passend finde, dass ich es auch doof finde und billig und scheiße, aber passend. Doppelt doof. Wird durch Wiederholung nicht besser. Doppelstulle, habe ich gesagt. Möge es dieser Sendung genauso warum, gehen. Als was bist du heute hier? Bist nur so. Nur so. Also, ich habe mich schon kritisiert, das soll jetzt ausreichen. Worum jetzt? Wir werden es im Verlauf der heutigen Sendung mit einer Themendopplung quasi zu tun haben. Heute wird in der Sendung erneut das Thema behandelt, das in der letzten Sendung behandelt werden sollte und nicht behandelt wurde. Verluste, Sachen, die man verloren hat, Sachen, über die man, bei denen man zum Beispiel auch traurig ist, dass man sie verloren hat. Wir haben jetzt hier quasi so eine Art Themendopplung. Ja, nun sind ja Doppelungen, wenn man, sagen wir mal, an die Kessler-Zwillinge denkt oder wenn man auch an verschiedene andere Sachen denkt, die mir jetzt nicht einfallen wollen, sind die ja so selten in der Geschichte anzutreffen nicht. Naja, also bis hin zu den Gründern von Rom. Stimmt, das waren ja Zwillinge. Ja. Ja. Romulus und Remoulade hießen die, glaube ich. Ja. Und das war jetzt aber ein toller Witz, der hat ja das Level von Doppelstulle ungefähr. Ja. Gut, aber was soll dir heute freigestellt sein, auch mal so eine Sache zu sagen. Nun gut, wie ist es denn um Doppelungen in der Geschichte überhaupt bestellt, Stefan Schwarz? Haben die eigentlich eher katastrophale Auswirkungen, haben die positive Auswirkungen auf den Verlauf menschlicher Geschichte gehabt? Kann man das überhaupt so generalisieren? Macht meine Frage eigentlich Sinn? Mach ich Sinn? Macht diese Sendung Sinn? Diese Expertengespräche? Gibt es überhaupt einen Sinn im Leben? Hm. Auf der Welt sind wir allein? Wenn man jetzt zum Beispiel mal an die Marsbakterien denkt? Ja, ich habe hier eine doppelläufige Flinte mitgebracht, mit der du diese Frage selbst beantworten kannst. Aber noch kurz zum Thema. Noch kurz zum Thema. It smells like Kurt Cobain. Ja, bei Doppelung ist man sich nicht so sicher, ob sie so segensbringend nur amüsant oder verheerend wirken, man weiß es nicht. Ja, immerhin, das 20. Jahrhundert, ein Jahrhundert der Weltkriegsdoppelung zum Beispiel. Ja. Dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, da ja eher ausgesprochen. Sensibel, ein ausgesprochen sensibles Thema. Sensibles Thema. Aber wir haben freilich auch Doppelungen, die... im menschlichen Bereich eher... zu anzusiedeln sind. Ach so, ja, ja, ich hatte ja kurz aus dem Studiofenster zu blicken, weil dort eine attraktive junge Dame vorbeiging, die in ihrer Bluse eine außerordentliche Doppelung versteckt hielt. Aber wieder zurück zum Thema. Ja, Doppelungen sind schon interessant. Also, wenn ich Leute treffe, die mit mir über Doppelungen reden wollen, dann sage ich immer... ist nicht die rechte Zeit, ist nicht der rechte Ort, darüber zu sprechen. Ich weiß, dass du das immer sagst. Trotzdem ist es mir, denke ich, gelungen, einfach durch, glaube ich, auch geschickte Frageführung, dich dazu zu bringen, die Frage dann jetzt doch zu beantworten. Ich will dir vielleicht noch ein Stichwort geben. Heiner Müller, der bekannte deutsche Dramatiker. Das ist es nämlich auch, wenn jemand mit mir auf das Thema Doppelung zu sprechen kommt, dann gucke ich immer gerne auf meinen Stichwortzettel und finde dort das Wort Heiner Müller. Ja. Und das verleitet mich dann meistens dazu, eine eigentlich ganz anrührende Geschichte aus dem Leben Heiner Müllers, beziehungsweise doch aus dem Leben Heiner Müllers und auch aus dem Leben Heiner Müllers zu erzählen. Denn Heiner Müller lebte ja nicht allein, also nicht nur mit Frauen und Kindern, sondern er lebte nicht allein als Heiner Müller in Deutschland. Es gab ihrer mehrere. Ja. Und gibt es wohl auch noch... dass man sehr von Heiner Müller Multiplizität sprechen kann. Ja, nicht eine einfache Doppelung. Nein, ich würde nicht sagen ich würde es nicht sagen, weil ich es nicht aussprechen kann. Aber ich würde dieses Wort auch sonst nicht verwenden, weil Heiner Müller, sie ist weggegangen. Ja. Ja. Weil Heiner Müller natürlich immer als Doppelung auftauchte. Ja. Man kann Heiner Müller nur als Zweiheit beschreiben, als eine Vielzahl von Zweiheiten wohl. Ja, du meinst, das ist also die angestrebte Vielzahl eine extrem beschränkte Warnung, wenn man sich jetzt ausschließlich auf den bekannten Dramatiker bezieht. Ja, ja. Sondern wenn man Heiner Müller sagt, dann muss man eigentlich über mehrere reden. Ja. Dann wollen wir jetzt an dieser Stelle also bitte gerne über mehrere reden. Nicht nur den Heiner Müller aus Eppendorf, ja, sondern auch den Heiner Müller aus Döbeln. Ja. Denn Heiner Müller aus Eppendorf, der bekannte deutsche Dramatiker, der jetzt vor kurzem gestorben ist, und der das ostdeutsche Theaterwesen ja mit seiner Figur, mit seiner Person, mit seiner Persönlichkeit überaus geprägt hat, sondern auch Heiner Müller, ein WBA-Vorsitzender aus Döbeln, ja, der seine Stadt nach menschlichem Ermessen und nach Auskunft der Regionalhistoriker so gut wie überhaupt nicht geprägt hat. Mhm. Und trotzdem haben sie beide etwas Verbindendes. Nämlich die Initiative ging von Heiner Müller aus Döbeln, dem WBA-Vorsitzenden aus Döbeln aus, der Heiner Müller gab nämlich vor, Heiner Müller zu sein, womit er zweifelsohne erstmal recht hatte, denn er war Heiner Müller, aber er gab vor, Heiner Müller aus Eppendorf, der bekannte deutsche Dramatiker, der das ostdeutsche Theaterwesen ja überaus geprägt hat, zu Lebzeiten und danach auch noch, und gab vor, Heiner Müller, der bekannte Dramatiker, zu sein. Kann man beschreiben, mit welchen Konsequenzen oder in welchen situativen Gegebenheiten? Ja, sicherlich. Er wurde natürlich zunächst, nachdem er das behauptet hatte, darauf angesprochen, auf seine Theaterwerke, auf seine Dramen, Heiner Müller aus Döbeln. Und er machte sich da dann die Maske der chinesischen Höflichkeit, die Heiner Müller, den Dramatiker, ja ohnehin prägte, selbst zu eigen und murmelt immer bescheiden, naja, ist doch nicht der Rede wert, müssen wir doch nicht drüber reden. Ja, ich meine, er hat teilweise dann auch Werke von Heiner Müller signiert. Ja. Ist Wolokolamsker Chaussee teilweise mit Sch geschrieben, dann teilweise Wolokolamsker Allee. Ja. Und nach einem Saufgelager mit Freunden hat er dann auch noch Wolokolamsker Juche geschrieben. Ja, na gut, aber langer Rede, kurzer Sinn. Der Schwindel bestand natürlich darin, dass Heiner Müller bei Premieren im Stadttheater Döbeln mit Stücken von Heiner Müller, dem Heiner Müller, dem bekannten deutschen Dramatiker, immer zugegen war, als Heiner Müller aus Döbeln, der WBA-Vorsitzende, der in seiner Freizeit angeblich, so gab er vor, berühmte Dramen und Theaterstücke schrieb. Ja. Und er war dort anwesend, um Sekt zu trinken und natürlich die Aufmerksamkeit von jungen Döbelner Damen, theaterinteressierten Damen, auf sich zu ziehen und nicht nur auf sich zu ziehen, sondern auch auf das Schändlichste auszunutzen. Ja. Also nicht das Interesse, sondern die jungen Damen. Ja, aber eine Situation, von der man ja aussehen kann, dass sie mit dem Tod Tode Heiner Müllers, des berühmten deutschen Dramatikers, beendet war. Ja, ja. Das unrühmliche Treiben von Heiner Müller aus Döbeln, dem WBA-Vorsitzenden, ging natürlich eine ganze Weile zu Lebzeiten von Heiner Müller. Heiner Müller vermied es ja selber, in das Stadttheater Döbeln zu kommen, um dort Theaterpremieren beizuwohnen, aus Gründen, die alle Döbelner, glaube ich, nachvollziehen können. Aber letztendlich starb Heiner Müller, wie wir jetzt noch alle wissen, und der Schwindel flog auf. Ja, wie? Heiner Müller aus Döbeln, der WBA-Vorsitzende, versuchte ein letztes Mal noch einmal Frauen mit seinem berühmten Heiner-Müller-Trick aufzureißen. Ich nenne mal dieses unschöne Wort. Ja. Und er versuchte es aber auf der Beerdigung von Heiner Müller. Ah ja. Er sollte ja erst gar nicht vorgelassen werden, aber nachdem er glaubhaft versichert hatte, dass er Heiner Müller wäre, um den es ja, ja. hier hat eigentlich... Hat man ihn dann doch auf den Friedhof ihn, gelassen? Haben die Wachschutzleute ihn dann auf den Friedhof gelassen und dort hat er sein schändliches Treiben fortgesetzt, also Frauen angesprochen. Ja. Und mit der Bemerkung, ich bin Heiner Müller und soll ich mal was signieren? Und so ist der Schwindel dann aufgeflogen. Ah ja. Ja. Das zu Man einer, kann sich ja dann doch vorstellen, dass... Das zu einer außerordentlich schäbigen Doppelung. Der Döbelner Heiner Müller, der WBA-Vorsitzende, ja dann doch zur Rede gestellt wurde. Ja, ja, eben sollte der Prozess gemacht werden, dann ist es ja offenkundig Betrug, also nicht vielleicht nicht Urkundenfälschung, weil man nicht genau weiß, ob literarische Werke Urkunden gefälscht werden können. Der hat sie ja nicht kopiert, er hat sie ja nicht plagiiert, er hat sie einfach nur unterschrieben als Heiner Müller, hat damit keine Urkundenfälschung begangen, denn er war ja Heiner Müller. Ja, das war ja aber nicht der kritische Punkt, sondern die Frauenaufreißerei. Sondern die Frauen auf Ja, gerade schändliche Frauen. Er hatte aber dann doch ein gutes Argument vorzubringen. Er sagte, es wäre eine Art situationistische Kritik von ihm gewesen. Er hatte den Begriff Situationismus mal aufgeschnappt auf einer Theaterpremiere. Eine Art situationistische Kritik an der Einführung des Doppelstockbusses. Ja. Und diese Kritik wurde von ihm geübt, weil er Zeit seines Lebens nicht verstehen konnte, warum es zu Doppelstockbussen gekommen ist und warum die Erfindung des Doppelstockbusses als ein Akt menschlicher Überheblichkeit, ja, Skrupellosigkeit. Warum sich die Menschheit nicht mit einfachen Stockbussen abfinden konnte. Stefan Schwarz, ich danke dir für dein Erscheinen hier. Hallo nach Deutschland. Hallo, hallo nach Deutschland. Hallo, hallo nach Deutschland, Deutschland. Oh, yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Thema dürfte relativ klar sein. Thema sind noch immer Verluste. Die restliche Dreiviertelstunde wird sich auch weiterhin um Verluste drehen. Zwei Telefonnummern sind anzusagen. Ladies first. Die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters lautet 721 39 32 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331. Und die Telefonnummer lautet hier. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer, Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Das war relativ leicht zu merken. Ich will mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter, weil der über mangelnden Zuspruch klagt und das ist nicht schön. Ein klagender halbautomatischer Anrufbeantworter 721 39 32, wer vielleicht einfach auch nur Trost spenden kann und diesen Verlust des Trostes verschmerzen kann, kann ihn sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo. Hallo, Tag. Hallo, guten Tag. Ja, hier ist wieder Udo. Schon wieder? Was heißt denn wieder Udo? Ja, wir hatten vorhin schon mal das Vergnügen. Ach. Ja. Und habe ich mich denn sehr vergnügt verhalten? Oder ja, habe ich einfach bloß eigentlich ein traurig der Höflichkeit Tribut gezollt? Ja, hast du. Nur der Höflichkeit Tribut gezollt? Nee, aber weil ihr habt eben so schön über Doppelungen gesprochen, ja? Ja. Aber das ist aber, halt, das ist aber nicht das Thema. Das Thema sind Verluste. Die Sendung gleitet wieder völlig ab. Das weiß ich doch. Aber es ist nur ein ganz kurzer Einwurf mal so. Na? Ich habe neulich mal in dein Buch reingeguckt, Jürgen Kuttner, Sprechfunk. Und? Ein großes Sprechfunk-Tagebuch. Tagebuch ist gut. Tagebuch, ja. Nee. Ach, aber jetzt machen wir Eigenwerbung. Ich finde ja Eigenwerbung nicht schön. Nee, ist ja keine Eigenwerbung. Die Werbung jetzt komm aber ganz schnell auf den Punkt. Drei Sätze hast du. Schaffst du das in drei Sätzen zu erzählen? Tatbestände, die in drei Sätzen nicht zu schildern sind, sind der Erwähnung nicht wert. Drei Sätze. Erster Satz? Warte mal, krieg ich vielleicht den einen Satz hin. Ich habe innerhalb von 2 Tagen dein Buch aufgeschlagen. 2 Mal. und habe jedes Mal dieselbe Seite drin gehabt. Gratuliere. Das ist eine gute Doppelung, ja. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Thema sind Verluste, Kinder. Tag, wer bist denn du? Hallo. Ach, jetzt komme ich wieder voll durcheinander. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Susanne. Tag, Susanne. Aber wir haben noch nicht telefoniert. Nee, heute noch nicht. Namendoppelung. So, Susanne. Susanne? Susanne. Susanne. Susanne, was hast du denn schon? Hast du schon so wichtige Sachen verloren? Also ich habe mal meine Schwester verloren. Wie verliert man denn eine Schwester? Die habe ich doch glücklicherweise wiedergefunden. Also. Hast du die irgendwo stehen lassen? Na, so ungefähr. In einem Zustand, in dem sie sich selber noch nicht bewegen konnte. Entweder weil sie zu jung oder zu betrunken war. Nein, eigentlich nicht. Pass auf, ich erklär's dir. Ja? Also wir wollten in den USA fliegen und als wir auf dem Flughafen ankamen, haben wir dann festgestellt, dass ihr Flugzeug eher geht als unser nach Frankfurt. Und von Frankfurt hatten wir dann... Wer waren uns? Ich, meine Schwester und meine Freundin. Also, aber ihr seid getrennt geflogen, du und deine Freundin? Und deine Schwester auf der anderen Seite? Meine Freundin und ich, wir waren zusammen und meine Schwester, genau. Ja. Und bloß bis Frankfurt getrennt und von Frankfurt nach San Francisco sollten wir zusammenfliegen. Und als wir dann in Frankfurt ankamen, meine Freundin und ich, wir wollten uns dann also nach San Francisco einbuchen und haben dann halt nach unserer Schwester gefragt, wo die abgeblieben ist. Und dann sagen die uns, dass sie noch nicht da ist. So, und wir konnten das absolut nicht verstehen, weil ihr Flugzeug ging eher als unseres. Und da wussten wir nicht so genau, sollen wir nur einsteigen oder nicht. Und dann sind wir letztlich doch eingestiegen, ohne zu wissen, wo nun unsere Schwester, also meine Schwester eigentlich abgeblieben ist. Und als wir dann in San Francisco waren, da haben wir dann gleich nachgefragt. Und dann zack, und da wurde sie euch ausgeliefert als Handgepäck. Naja, nicht ganz. Da hieß es dann, dass er halt ein paar Stunden später kommt. Und da hatte ihr Flugzeug, obwohl es eigentlich eher fliegen sollte, viel, viel mehr Stunden Verspätung als unseres. Und dann hat sie die Maschine nach San Francisco nicht mehr geschafft. Und dann wart ihr aber irgendwie doch dann wieder schön wieder vereint in San Francisco. Richtig. Und das Ganze am 3. Oktober? Nein. Irgendwann im Juli. Nee, Juni. Oh, ein schönes Datum. Nee, aber ich wollte dich nochmal kurz was fragen, ob du nur das englische Äquivalent zu Jürgen rausgekriegt hast. George. Nee, Jerry. Jerry? Jerry. Weil George ist ja Georg. Ja. Zu Jürgen ist Jerry. Wie Jerry Lewis? Ja, genau wie der. Ach, das ist ja eigentlich auch Jürgen, heißt Jürgen Lewis? Ja, weil als wir in Salt Lake City waren, da waren wir bei einer Familie, die sind aus Deutschland ausgewandert vor 30 Jahren und ihr Sohn hieß Jürgen. Und Jürgen gibt es ja im Englischen nicht. Und da haben sie halt gesagt, das ist... Dann heißt er jetzt Jerry. Genau. Ach, das war ja vielleicht bloß ein Willkürakt. Nee, war nicht. Ohne Legitimation. War nicht, meinst du? Die haben wirklich gesagt, dass... Englisch Äquivalent zu Jürgen, Jerry. Gut, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, wer bist denn du? Tag, Axel. Tag, Axel. War nicht der vorhin schon angerufen hat. Ach, na, dann bin ich aber wieder froh. Ist auch keine Doppelung. Ja, schön. Ja. Axel, und du hast jetzt aber auch einen schweren Verlust zu betrauern. Ganz schweren. Wirklich? Ja. Ei, ei, ei. Fang mal an. Naja, meine Lieblingskneipe ist zu. Ach, das ist ja auch bitter. Ist sie auch ein Opfer der deutschen Vereinigung geworden? Da haben ja viele Kneipen dran glauben müssen. Nee. Nee? Da warst du auch schon. Also bei mir im Umfeld sind schon mehrere Kneipen zu Banken mutiert. Nee, das ist eine Kneipe in Luckenwalde. Da hast du mal eine Lesung gemacht. Ach, die von erinnern kannst und da haben die schon ruckzuck schon wieder die Kneipe zugemacht? Ja, das ist jetzt vorbei schon wieder. Wieso denn das? Ja, Tina Wieselt. Vielleicht, weil da schummrige Geschäfte getätigt wurden? Na, das weniger. Sondern? Wahrscheinlich konnte er die Miete irgendwann nicht mehr zahlen oder so. Keiner weiß es. Ei, ei, ei, ei. Nun ist ja wahrscheinlich Luckenwalde nicht mit so einer Überzahl an Kneipen gesegnet. Genau, daran liegt es. So, dass es dann für dich jetzt als ein wirklich herber Verlust erfahrbar wird. Ja. Ja. Und hast du denn jetzt vielleicht eine Ausweichstelle für alle Luckenwalder, alle Luckenwalder, die inzwischen weggezogen sind? Und wenn sie jetzt aber Luckenwalde besuchen wollen, dann vielleicht doch in einer flotten Kneipe gastieren? Na, wie ja. Hast du jetzt keine Alternative? In Luckenwalde nicht. Das heißt, du musst jetzt immer in eine andere Stadt fahren, um ein Bier zu trinken? Sozusagen. Und musst ja dann aber auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, um wieder zurückzukommen? Ja. Au, au, au, au. Ist eine wirkliche Herausforderung für jeden Luckenwalder. Ja. Udo, dann kannst du dir meines Mitleides gewiss sein. Nee, Udo war falsch. Sondern? Axel. Axel, ich danke dir für deinen Anruf. Ciao, ciao. Tschüss, Axel. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Ach Mensch, jetzt sagt er nicht, wer der ist. Dann kann ich auch nichts dafür. Dann machen wir jetzt vielleicht nochmal einen Dramat. Ach, oder? Hallo? Hallo? Na? Na? Wer bist du denn? Das ist natürlich auch immer eine Herausforderung. Jetzt haben wir mal Anrufer, die extrem überschüchtert sind, durch gute Zureden selber zum Reden zu bringen. Hallo? Und dann versuchen wir noch und starten wir noch einen Versuch. Hallo? Kuttner? Ja. Mensch, du machst dir das aber heute wieder schwer. Mensch, aber du hast mich jetzt aber angeschrien, dass ich mich richtig erschrocken habe. Oh, Entschuldigung. Ach, sagst du mir denn... Zwei, drei Schritte zurück. Ja, sag mal noch mal den Namen. Manfred. Manfred. Warum mache ich mir das schwer? Naja, weil das ist so schwer zu kalkulieren, bei dir ranzukommen. Wieso? Du verzichtest auf die Vorzimmerdame. Wir haben letzte Woche miteinander telefoniert. So, dass man keine Garantie hat, ob man jetzt doch tatsächlich rankommt. Richtig. Ja, naja, da muss man dann einfach anrufen. Ja, ich anrufen. Versuche das rauszukriegen, wann du eventuell mal umschwenkst und wann man da eine Chance hat. Weil ich habe dir letztes Mal gesagt, ich mag das nicht so. Ja, ich habe jetzt übrigens auch ein anderes Telefon, da kann ich dann eben frei wählen. Und ja. Das ist schon etwas einfacher geworden jetzt. Und du bist aber ein bisschen geschockt, wenn du jetzt so voll überrascht wirst. Nee. Und auf immer dran bist. Nee, ich hab jetzt zwei, dreimal gemerkt, dass du versuchst, jemanden dann ranzukriegen und dann wunderst du dich auf immer, wenn alle weg sind. Ne? Weil das eben so schwer zu kalkulieren ist. Nee, der Punkt, ach, na wie kommt denn das, dass man zack in die Leitung geht und dann meldet auch schon mal nicht gemeldet? Nee, aber ich glaube, dass ich ein oder zweimal jetzt genau ist bei mir, dann irgendwann hört da so ein Telefon aufzuwählen. Ne? Ach so, nach einer gewissen Zeit ja. Ist die Automatik, fällt die dann raus. Und es war jetzt zweimal so, dass du dann irgendwie, ja, warum meldet der sich denn nicht oder was? Weiß ich nicht, vielleicht liked das oder ein anderer, kann ja alles sein. Ne? Das heißt, du würdest jetzt für die Einführung einer sogenannten, ich will jetzt selbst ja nicht so gebrauchen das Wort, sondern in Anführungszeichen setzen, Vorzimmerdame plädieren. Ja, ich habe das doch letztes Mal schon gesagt und dann habe ich mit MC telefoniert und das war zwei Tage später, dass man sich ja bei euch auch zurückrufen lassen kann. Das ist ja dann viel angenehmer. Ne? Da kannst du dann ganz in Ruhe die Sendung verfolgen und auch dein eigenes noch machen so nebenbei. Ach, und dann klingelt's? Und dann ruft er bei mir an und dann kann ich mit ihm sprechen. Das Ach, MC hat dich zurückgerufen? Ich dachte, dass du das nicht willst. Ja, ich weiß, dass es das gibt. Ja. Aber ich dachte mir, ach, das ist ja so mühsam. Wieso? Dann garantierst du dir doch auch immer, dass du dann nicht so eine Pannen erlebst, wie eben, ne? Dass du dann wo dann keiner in der Leitung ist. Genau. Ach, Mensch, das ist aber doch schön, dass man dass der Hörer jetzt den Moderator aufklärt. Ja, ob ich dich da aufkläre, weiß ich nicht. Ich versuche doch, dir ja auch zu helfen, verstehst du? Ja, nee, so helfen. Helfen finde ich ja schön. Ja. Manfred, okay, ja. Jetzt hast du mir echt geholfen. Jetzt bin ich ja fast geneigt, eine Vorzimmerdame einzuführen, eine sogenannte. Ich weiß ja nicht, ob du da Arbeitsplätze dann reduzierst da in eurem Sender oder ob du da ich denke nicht, dass da jemand eingestellt werden würde extra, deswegen... Nee, glaube ich auch nicht. Na, siehste, irgendjemand würde sich vielleicht ärgern, dass er den Dienstagabend, wo bis jetzt immer alles frei war für die Vorzimmerdamen oder Herren, dass denn da dann doch einer ran muss. Ja? Dass er dann da jetzt doch sitzen muss, ärgerlich, ja. Ja. Manfred, ich danke dir erstmal für ich wollte dir noch was sagen. Ach, du hast noch einen Verlust jetzt zu beklagen. Na, guck mal, wir haben vorige Woche über eine Sache gesprochen und ich hatte mir dann auch noch mal so ein paar Gedanken gemacht. Jetzt frag ich dich wieder, genau wie letztes Mal, ob dich das interessiert mit den Verlusten noch oder? Ja, natürlich interessiert mich das mit den Verlusten. Ist ja heute das gegenwärtige Thema. Na, wir haben vorige Woche mal über den Verlust der Unschuld gesprochen. Ja. Ne? Ach, hast du die Unschuld verloren? Hast du beschrieben, wie du deine Unschuld verloren hast? Nee, ich hab... Siehst du, das hätte ich doch nicht vergessen. Doch, ich kann dir das gerne sagen. Das war 1978. Ja. Eieiei. Da war ich 17. Da läufst du jetzt doch schon 18 Jahre schuldig rum quasi. Ja. Naja, ich dachte, das ging dir eigentlich um das Ursprüngliche, aber das war 1978, ich war 17 und sie war 31 und das war so fast wie bei Peter Maffay. Also insofern kann man schon sagen, war tatsächlich fast ein Raub deiner Unschuld. Ja. Ja, durch eine Frau, die der intellektuell vom Alter und von der Reife her voll überlegen war und Lebenserfahrung eben. Ja. Ja. Und du hast die Unschuld dann aber auch willig ausgeliefert. Oder hast du versucht, die zu behalten? Ich hab da kaum Einfluss. Hast du dich geklammert an deine Unschuld? Nee. Nee? Nee, das nicht. Hast du dann freiwillig hergeben? Ich hab so freiwillig hergeben müssen, ja. Ja. Ging schneller, als ich wollte. Aber war ja im Grunde eher so eine Art Tausch, oder? Ein Austausch von gewissen Körperflüssigkeiten. Ja. Gedacht, ne? Hm. Und hast du diesen Raub dieser deiner Unschuld denn jetzt als eher angenehm erfahren oder als eben einen räuberischer Gewaltakt? Zweitens. Als räuberischen Gewaltakt? Naja, irgendwie so. Ich meine, ja, halb zog es mich, halb dank ich hin, falls du diesen Spruch kennst. Ja. Hatten wir einen Ausspruch von meinem Vater immer. Hm. So. Ich will jetzt nicht in Stocken kommen oder was, ich weiß nicht. Ja, nee, du hast jetzt noch einen anderen Verlustreservoir. Ja, du hast vorhin danach gefragt und ich habe mir Mühe gemacht, in meinen Beden Lexikon nachzukicken, was das für Verluste da noch gibt. Außer dem, den du vorhin selbst preisgegeben hast, ja. den sogenannten Kontrollverlust in einer Sendung. Ne? Stimmt, ach, das hast du jetzt aber schön beschrieben, der Kontrollverlust in der letzten Sendung. Ja. Danke, da danke ich dir sehr dafür, ist auch ein schönes Wort, Kontrollverlust. Ja, Kontrollverlust kenne ich eher im Zusammenhang mit Alkohol, hast du auch drüber gesprochen. Ja. Oder zumindest angedeutet, mhm. Der ist ein bisschen... Ernsthaft. Ja, aber da zeichnet man ja doch ein eher unvorteilhaftes Bild von sich selbst, wenn man darüber jetzt basiert. Ui, ui, ui, ja. Mann, oh Mann, ey. Manche Worte sollte ich dann doch lieber nicht gebrauchen, selber nicht gebrauchen. Genau. Manfred, dann müssen wir jetzt zügig zu deinem Thema kommen, weil gleich drohen wieder Nachrichten. Du machst das mit den Nachrichten und ich sag dir vielleicht noch, was willst du lieber haben? Definition von Verlusten auf elektrotechnischer oder energieerhaltischer Satzungsbasis hier? Oder das kann eigentlich jeder selber nachkicken, wenn er ein Brockhaus hat. Aber was mich viel mehr noch beschäftigt hat, das war die Folgen unserer Diskussion damals über den Verlust der Unschuld. Damals war ich vorige Woche. Das hat mich wirklich nochmal schwer zu schaffen gemacht. Manfred, dann von wo rufst du an? Aus Potsdam. Ach, na, aus Potsdam ist ein Ortsgespräch. Dann bleibst du einfach in der Leitung und wir telefonieren nach den Nachrichten weiter. Einverstanden? Gut, wenn wir bitte so wollen und die anderen auch, dann machen wir das so. Ich will es so, willst du es so? Hm? Dann soll uns kein anderer daran hindern. Okay. Bis gleich, Manfred. Bis gleich. So, dann spiele ich jetzt für den Manfred schnell erstmal noch eine Musik und dann kommen die Nachrichten und dann jetzt mit Manfred weiter und ansonsten hat man noch die Möglichkeit, den halbautomatischen Anrufbeantworter anzurufen, 721 39 32 oder sich direkt versuchen, in die Sendung einzuwählen, 74 81 110 und den Unwägbarkeiten der Telekom-Schaltung, die Unwägbarkeiten der Telekom-Schaltung einfach auszuhalten. Ich bin schon aufgewacht. Gewissen etwas zu vermissen. Ich hab nachgedacht im Kopf und so in meiner Kiste. Und es wird mir klar. Ich will so sein, wie es war. Hochpünktlich. Fritz, Kurzinfo. Eskalation. Russische Truppen haben außerhalb von Grozny eine Brücke zerstört und dabei mehr als 100 Menschen getötet. Das meldete die Agentur Interfax. Über die Brücke führte der Fluchtweg für tausende Tschetschenen. Der russische Sicherheitsberater Lebed will heute zu Verhandlungen in die Kaukasusrepublik fahren, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Marathonsitzung. Brandenburgs Landesregierung berät in Potsdam über die Haushaltsvorlage für 1997. Sie sieht Kürzungen von knapp 1,3 Milliarden Mark und damit massive Einschnitte in allen Bereichen vor. Ergebnislos. Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel von Nordrhein-Westfalen sind auf kommenden Montag vertagt worden. Die Gewerkschaften HBV und DAG haben sich wegen der HBV-Forderung nach Nachtzuschlägen zerstritten. In Berlin wurde die fünfte Tarifrunde für den Einzelhandel beendet, ohne dass ein neuer Termin vereinbart wurde. Verhaftet. Wegen dubioser Grundstücksgeschäfte sind gestern die beiden Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Fahrland verhaftet worden. Einer von ihnen ist der Bürgermeister der Gemeinde. Beiden wird unter anderem gemeinschaftlicher Betrug und Untreue im Zusammenhang mit dem Kauf von Grundstücken im Werte von 50 Millionen Mark vorgeworfen. Sport. Fußball. Der Karlsruher SC hat durch einen 3:1 Erfolg über Standard Lüttich das UI-Cup-Finale gewonnen. Damit qualifizierte er sich als fünfter Bundesliga-Verein für den UEFA-Cup. In der ersten Bundesliga spielten am Abend Bielefeld gegen St. Pauli 1:2, Hamburg gegen Freiburg 5:1, Bremen gegen Rostock 1:1 und Schalke gegen Mönchengladbach 0:0. Wetter. Nachts klar, 17 bis 12 Grad, am Tage wieder sonnig und trocken bis 30 Grad. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Henning Wächter. I can't get no sleep. Faithless. Fritz präsentiert Dienstag, 24. September im Pfefferberg. Nicht nur einfach ein Konzert, sondern ein Faithless Kosmos. Surreale Bilder, Projektionen, Licht und Farben. I can't get no sleep. Faithless. Live in Berlin. Dienstag, 24. September, Pfefferberg. Schwerstens empfohlen von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Nabend, ist doch wahrscheinlich schön, wenn man dreimal in der Sendung begrüßt wird. Wobei, ich habe ja nicht so häufig begrüßt, wie zu begrüßen ich hier vorher gegeben habe. Kann ich auch nichts dafür. Thema ist immer noch, wie heißt das Thema immer noch? Verluste. Die Telefonnummer ist 7481 110. Wer hier nicht durchkommt oder an der Nummer verzweifelt, hat die Möglichkeit, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Der hat die Telefonnummer 721 3932. This is Jimi Hendrix. I am up here and listen to the Stretch Point every Tuesday. Cause it's a great show. I like it more than the Soundgarden with Johnny. Right now we got a song that Wynn Presbury. Thank you for making up a song that Wynn Presbury. We got to keep going with it. Got some like this. Next single here. Well, after all the checks. Or in the boxes, and the clouds have all gone to bed. You can hear happiness staggering on the streets. Oh, Kinder, so ein Ärger, ey. Jetzt spinnt hier die CD rum. Da führt aber kein Weg dran vorbei am Jimmy. Oder jetzt mache ich die CD nochmal so. Hilft das? Das hilft manchmal, oder? Ach, Mensch. So ein Ärger, du. Das nicht schön. Der gute Jimmy. Zack, da ist er. Right now we got a song in Wynn Presbury. Thank you for making up a song in Wynn Presbury. We got to keep going with it. Does it make this one? Next single here. Ach man, ey, das wird nicht. Jetzt bin ich gar echt traurig. Was machen wir denn da? Einen anderen Song? Geh mal versuchen? Yeah, I dig this big old rock. They got a little tune running around named Rock Me Baby, you know. No, this kind of... Auch okay, oder? Yeah. Rock Me Baby. Yeah. Well, Dave, we got our own little Rock Me Baby to go something like this here. The words might be wrong. Come, Jimmy, but, mach. That's all right. Dig this anyway. Ich glaube, der CD-Player spinnt. Tag, Martin. Hä? Hallo, wer war's? Wie war deine Axel? Manfred war ich. Manfred, oh, jetzt beginnt. Ja, aber kannst du dir ja vorstellen, wenn Jimmy streikt, da bin ich doch traurig, oder? Ja, ein bisschen traurig bin ich auch. Weil den mag ich auch irgendwo, aber am besten gefällt mir immer All Along the Watchtower. Vielleicht hast du den mal probiert, weiß ich nicht. Das ist eigentlich mein Lieblingshit von Jimmy. Ja, Mensch, aber All Along the Watchtower hat er in Montreal nicht gemacht, jedenfalls nicht auf der CD. Weiß ich nicht. Ärgerlich. Aber vielleicht stehen Wassermänner heute auch unter einem schlechten Stern. Wenn ich mal so rückblickend auf deine Sendung schaue. Ah ja, aber Jimmy war da kein Wassermann. Nee, aber du. Stimmt. Ja. Martin. Manfred, immer noch. Jetzt bist du ganz schön durcheinander. Manfred, wir wollten jetzt über die Konsequenzen des Unschuldsverlustes sprechen. Ja, da habe ich mich dann einfach nochmal belesen. Ja, obwohl als alter Atheist hat mich das nur interessenhalber so berührt. Ne? Wenn du dich noch erinnerst... Ach, du meinst jetzt die religiöse Dimension des Unschuldsverlustes. Ja, was denn da so raus geworden ist. Und ich weiß nicht, ich wollte jetzt mal auch die Christen unter den Zuhörern fragen, vielleicht interessiert die das oder mich interessiert das mehr. Da wen ja mal, wie die mit den Folgen dann umgehen. Ist, ja? Weil wir sind letztes Mal so weit gekommen, dass wir... Aber vielleicht solltest du die Frage nicht an andere stellen, sondern... an dich. An mich. Wie du denn mit dem Unschuldsverlust umgegangen bist. Als alter Atheist ist das nicht mein Problem. War für dich überhaupt ja nicht problematisch? Nö. Also du stehst jetzt am nächsten Morgen wieder auf, verabschiedest dich von deiner Unschuldsräuberin. Lange her, ja. Und gehst nach Hause. Ja, war mal irgendwie so. Ja, aber das wird dich doch noch eine Weile bewegt haben, oder? Ja, sicher. Na siehste. Und nee. In welcher Art und Weise hat es dich bewegt? Bist du eher nachdenklich geworden? Und sagst, dir hat sich jetzt eine neue Dimension des Lebens eröffnet? Oder möglicherweise eine alte Dimension des Lebens ist jetzt endgültig beendet und du warst vielleicht traurig darüber? Ja. Warst du traurig? Ja. Du warst wirklich traurig? Warum warst du traurig? Weil du eigentlich vielleicht noch als quasi Jungfrau in die Ehe gehen wolltest? Nein, Mensch. Entweder leben wir jetzt heute von Missverständnissen oder was? Oder ich konzentriere mich zu sehr auf dieses Thema. Ich habe hier so eine alte Bibel von 1900 vor mir zu liegen. Da habe ich dann auch meine Weisheiten irgendwo hergeholt. Nee, lass mal lieber. Du hast als 17-Jähriger deine Unschuldsverlustsweisheiten aus der Bibel. Ein bisschen drauf rum, ja? Ja, naja, das finde ich doch interessant. Ja, pass auf, das war so gewesen. Ich habe mich bei dem Unschuldsverlust nicht sonderlich wohl gefühlt, ne? Das muss ich heute mal einfach so sagen, oder kann das auch heute so sagen? Achso, dass das jetzt einen schalen Geschmack gewissermaßen auf dein ganzes weitere Sexualleben geworfen hat? Na, eine Weile schon noch, ja. Wie lange? Na, noch so 2, 3 bis 15 Jahre unter Umständen. Mit der Verarbeitung nicht so einfach. Ach so, dass du jetzt ja keinen Spaß daran hast? Doch, ich habe danach geheiratet und habe auch viel Spaß gehabt. Vielleicht nicht genug, aber eine ganze Menge. Das war nicht das Problem. Aber wie das eben das erste Mal so gewesen ist, da habe ich ein paar Filme oder auch ein paar Bücher schon gelesen, was das dann auch anders ablaufen kann. Und deswegen, ja. Ach, wie hättest du dir denn gewünscht, dass das abläuft? Naja, nicht, dass man dabei einen Apfel isst, so wie die das dann oder vorher einen Apfel isst, aber ein bisschen romantischer schon. Ach, und die hat vorher einen Apfel gegessen und dir dann deine Unschuld geraubt? Ach, Mann. Nein, haben wir nicht. Vorher waren wir auf so einer komischen Diskothek gewesen. Ne? Und ja. Ich war damals Rettungsschwimmer gewesen und sie war Erzieherin und ich war eben noch ein bisschen jünger als sie. Ja. In einem Ferienlager in der Nähe von Rheinsberg. Ah ja. Ich sag mal konkret, es war damals ein Schulungslager der FDJ und das berührt dich vielleicht ein bisschen eher. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich hab glaube ich, vor dem FDJ-Hemd abgelegt. Ja, wir haben da die Kampflieder gesungen und gehört, die du auch gerne spielst. Ach, da seid ihr mit Kampfliedern ins Bett marschiert? Nee, das wirst du mir jetzt nicht weismachen wollen. Auf den Diskotheken liefen dann andere Sachen. Ja. Logischerweise, ne? Gut. Tagsüber war Blauhemd angesagt und abends Kneipe und Disco und so. Ist auch in Ordnung, denke ich. Ja. Nein. Ja. Ne? Aber ist natürlich nicht schön, wenn man anschließend entjungfert werden soll, meinst du, Kampflieder? Naja, ich hab's einfach mal zugelassen und denke mal auch, dass das in Ordnung war. Ja, aber hat dich ja dann doch nachhaltig geprägt. Ja, weil es nicht so, jetzt müssten wir wieder über Erwartungen, oder könnten wir über Erwartungen, was erwarte ich? Ne? Ach, du hattest aber so ganz klare Unschuldsverlustträume. Ja, doch, denk, dass die jeder irgendwo hat. Ach, und wie hast du dir diese vorgestellt? Hinten im Hintergrund leise Cat Stevens Musik und eine Kerze? Hatten wir nicht. Das war so ein alter, verkommener Bungalow mit 8 Doppelstockbetten und ne, da war das dann nicht so toll, das Bett hat die 4 Stunden. Und 12 neugierige Augen. Nee, da war keiner bei dabei, Gott sei Dank. Sonst hätte ich ja gewusst, dass das, oder eine mögliche Ursache nicht meines Versagens, dann hat er denn trotzdem noch irgendwie funktioniert, aber dass das er nämlich ganz so toll war. Vielleicht hat Cat Stevens und die Kerze gefehlt, kann schon sein. Ja, sodass dann nur so eine miese 40 Watt Birne baumelte da rum? Nee, da war nur draußen eine alte HQL-Lampe, falls ihr was sagt hier so, die dann durch die Bäume geschimmert hat. Ach, die so kalte, hässliche, genau, Totenlicht noch. Genau. Ja? Hm. Ach, und dann der Geruch von eurem Scheuermittel im Raum. Am späten Augustabend. So. Ei, ei, ei, ei. Hast du mit deiner Frau drüber gesprochen schon? Nee. Hast du ihr noch gar nicht gesagt? Nee, will sie ja nicht mehr hören seit 2,5 Jahren. Ach, du hast ihr das jetzt 10 Jahre lang erzählt und jetzt vor 2,5 Jahren hat sie aber gesagt, jetzt ist aber Schluss. Nee, wir sind seit jedem Jahr geschieden und das hat sie auch nie, glaube ich, so doll interessiert. Vielleicht wäre gut gewesen, wenn ich mal drüber gesprochen hätte, aber das ist jetzt alles nicht mehr sinnvoll. Du meinst, dass möglicherweise dieser unglückliche Verlust deiner Unschuld sehr zum Scheitern der Ehe geführt hat? Nein, das würde ich. Würdest du nicht sagen? Gunnar, wenn du mal 2,5 Jahre dich zurückerinnern kannst, ich war damals ein bisschen positiv überrascht. Da haben wir das erste Mal miteinander telefoniert. Ach, kick an. Ja, und da habe ich dir mal mein Schicksal schon so ungefähr geschildert. Und zwar, soll ich das kurz anreißen oder nicht? Na, in zwei, ganz kurz. Ganz kurz, da hatte ich meine Kinder hier und hatte mich entschieden, nachdem ich gesagt habe und nachdem ich mich von meiner Frau getrennt hatte oder sie mehr oder weniger von mir, dass ich die Kinder wieder zu mir zurückgenommen habe. Da haben wir mal beide an dem Abend telefoniert und die Kinder konnten das ja nicht fassen, dass das so geht über das Radio. Ja. Und da habe ich mal so kurz erzählt, wie das alles abgelaufen ist. Ja, kann ich mich ganz schwach erinnern. Ja, und dann ein halbes Jahr später nochmal und da wusstest du genau Bescheid und da waren sie wieder da. Und jetzt ist er eben im Prinzip 2,5 Jahre weg und ja. Und du bist jetzt aber für den Verlust dieser Frau bist du hinweg? Ja, so zu 99,7% in etwa, ja. Ja, aber der Verlust der Unschuld, der schmerzt immer noch. Nee, der tut schon lange nicht mehr weh. Ah ja. Ist ja nicht wiederholbar. Ja, nee, manche, der hat aber nur dein Leben verändert. Manche machen das ja irgendwie. Oh Mensch, du hast aber auch ein komplexes Gefüge an, sagen wir mal, unglücklichen Konstellationen in deinem Leben. Oh, danke, das haben wir schon mal gesagt, aber kannst du mir ja nicht aussuchen. Ja. Aber trotzdem bist du optimistisch. Aber selbstverständlich. Ja, und denkst, dass jeder Verlust vielleicht auch die Chance eines neuen Gewinns in sich birgt. Außer bei der Unschuld. Aber da hat man ja doch was gewonnen, ein Sexualleben. Aber wenn man jetzt eine Frau verliert, hat man vielleicht die Chance, eine andere kennenzulernen. Nee, meistens hat man ja was verloren. Aber man hat auch irgendwo was gewonnen, oder? Ja, aber wenn man was verliert, dann entsteht ja wieder dabei, ja. Platz für Neues. Genau. Ja, also zum Beispiel im eigenen Leben 3, 4, 5 Frauen gleichzeitig unterzubringen, schafft ja enorme Platzprobleme. Ja, und jetzt ist aber ein Platz frei in deinem Leben. Okay, darf ich mich trotzdem nochmal an die Allgemeinheit und die Christen wenden? Ja, wende dich nochmal an die Christen. Ich muss mal jetzt dazu ganz kurz aus dem ersten Buch Mose zitieren, ja? Ja. Und zwar waren wir letztes Mal so weit gewesen, dass die den Apfel aufgegessen haben und dann aus dem Paradies raus sind oder noch irgendwelche anderen Sachen gemacht haben. Und da habe ich mal nochmal nachgelesen, haben sie eben festgestellt, dass sie nackt sind und der liebe Gott, der hat dann ziemlich doll geschimpft und hat dann Strafen erteilt. Und um die geht mir das jetzt nochmal. Ja? Ja, ja. Und zwar hat er eben der Frau gesagt, sie soll auf dem Bauche kriechen oder gehen und Erde essen dein Leben lang. So fragt man, hat das gemacht oder nicht? Ich denke mal nicht, ne? Sag mal, das schleuderst du jetzt so anklagend in Richtung deiner Ex-Gattin etwa? Da kommen noch andere Sachen. Das will ich jetzt alles gar nicht so weiter zitieren, weil er sagt ja dann auch, ne, dass die Frau ihren Herrn in dem Mann hat. Und ja, und aber auch, dass der Mann ständig Ärger haben soll mit der Frau. Und ja, das hören Frauen aber auch nicht gerne. Ja, aber ja. Ich sag mal nochmal, so eben so ein Ding. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ach, das ist aber feine Lungen dem feinen Herrn Gott, oder? Ich weiß nicht. Ich hab da so meine Zweifel mit. Aber das ist ja nicht mein Ding. Ich bin, wie gesagt. Nee, manchmal habe ich den Eindruck, dass er doch Erfolg gehabt hat. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. So, ne? Denn, danke ich dir mit diesem Anklagenden. Nee, ich wollte nicht klagen. Ich habe mittlerweile ein gewisses Maß an Verständnis dafür, auch an die ganzen Erscheinungsformen dieses Zweikampfes. Also auch, du hast jetzt aber auch für Verständnis, ein Verständnis für Gott, der jetzt Zwietracht zwischen den Geschlechtern gesät hat. Ja,

devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Nicht zu beneiden, Olle Jacques. Genau, jetzt ruft er alle an, wie bekloppt. Ich sage nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. 721-39-32. Das ist die Telefonnummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Da kann man Kurzverluste beschreiben. Und die werden auf Band aufgezeichnet. Wir hören sie irgendwann am Anfang der nächsten Sendung. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, nun soll einer sagen, das ist die Telekom. Das ist der dämliche Anrufer. Hallo? Ha. Hallo? Ja, hi. Tag, wer bist denn du? Alex. Tag, Alex. Ach, Kuttner. Aber heute jede Menge Alexe. Ja, keine Ahnung. Ist aber auch mal schön. Ja, ja, ist ganz nett, ja. Ja, war, oder? Naja, richtig. Kriegst du dann Schreck, wenn jemand sagt, hier ist Alex? Ja, passiert mir in letzter Zeit oft, kriege ich immer einen Schreck, ja. Siehst du, es gibt ja so wenige Jürgens, ich fühle mich auch bei jedem angesprochen. Ah. Ist ja bei Kurt Jürgens. Du, sag mal, ich wollte dir erstmal danken für den Song eben, das war cool. Das war Jacques Brel, ja. Ja, ich weiß, ja. Schön. War schön, ja. Selten zu hören im Radio, aber sehr schön, ja. Ich wollte dich mal was fragen, und zwar kennst du das Haus Kuttner in Österreich? Es gibt nämlich ein Haus Kuttner. Das ist anscheinend so eine Pension oder so, und da dachte ich, vielleicht, das ist ja sogar dein Haus. Vielleicht gehörten mir die so, ja. Ja. Und das ist jetzt bloß ein Trick, um Steuern zu hinterziehen. Das kann sogar sein, ne? Nee, ja nicht. Steht ganz groß draußen dran, Haus aber, Kuttner. Da haben mir mal nette Zuhörer, haben mir mal ein Foto davon geschickt. Ehrlich? Haus Kuttner, ja. Sehr cool. Da war ich total stolz drauf. Ja. Und dachte die, dann hat man es geschafft, wenn in Österreich nach einem Häuser benannt werden, oder? Ja, ja. Dann ist durchaus von Durchbruch zu sprechen. Ja, ja, in Tirol war das, ja. In Tirol. Mhm. Axel, das war jetzt... Alex. Ja. Achso, nee, das andere waren Axeln. Die angerufen haben, oder? Waren Alexe dabei? Ich weiß gar nicht, ich hab noch nicht so lange jetzt gehört. Ach. Na, da sind wir doch dem Anrufer wieder auf die Schliche gekommen. Ja. Das Thema hast du aber noch mitbekommen schon. Nee, auch nicht. Das Thema sind nämlich Verluste eigentlich. Verluste? Ja. Und du willst hören, was wir so verloren haben. Was man so verloren hat. Wir hatten ja jetzt schon Unschuld und Frauen. Die werden gerne und sehr häufig verloren offensichtlich. Und das ist mir auch schon passiert, ja. Rucksack, ja. Ja, nee, aber wir wollen jetzt aber nicht doppeln. Also nicht nochmal Unschuld verlieren, nicht nochmal, wobei Unschuld? Wie alt bist denn du? 21. Hast du das noch vor dir? Nee. Na, jetzt lache mal, nicht so wissend. Ja, es gibt ja auch noch den Anspruch, sagen wir mal, unschuldig in die Ehe zu gehen. Nee, nicht bei mir. Von dem du aber nicht besessen bist, offensichtlich. Nee, auf keinen Fall. Nee. Na gut, dann lass mal das mal mit der Unschuld sowieso weg. Ja, aber ich habe letztens zwei Kanadier getroffen, die waren fest davon überzeugt. Als ich mal in Amerika war, ist mir das auch zum ersten Mal begegnet. Da gibt's ja richtig große Massenbewegungen, die dafür kämpfen und die... Ja, ja. Und dann hast du mit denen in englischer Sprache über Unschuldsverluste reden müssen. Genau, und ich wollte sie überzeugen, wie toll das doch ist. Und hast sie versucht, von deiner laxen Lebenshaltung zu überzeugen. Richtig, ja. Und ist dir aber hoffentlich nicht gelungen. Ist mir nicht gelungen. Ja, siehst du? Aber es war in Ordnung, konnte ich akzeptieren. Ja. Nee, war lustig, aber ich konnte nicht heiß drauf machen. Nee. Ja, und irgendein anderer Verlust, den du heftig beklagst, zum Beispiel Gedächtnisverlust, fällt noch viele noch an. Kontrollverlust fiel als Stichwort. Was für ein Verlust? Kontrollverlust, viel als Stichwort. Kontrollverlust. Gewichtsverlust? Nee, auch nicht. Schweißverlust, den man durch isotonische Getränke ausgleichen kann? Der ist bei mir riesig groß, ja. Ja? Und hast du da ein Mittel dagegen? Trinkst du dann eher Tee? Nee, ich schwitze einfach weiter. Schwitzt einfach weiter. Ja. Aber trotzdem muss ja dann irgendwann mal die Flüssigkeit ja dann doch wieder ersetzt werden. Ja, ich trinke halt Wasser viel. Wasser? Ja, sehr. Ja. Und jetzt Wasser aus dem Hahn oder aus der Flasche? Nee, aus der Flasche. Und da Stille oder mit Kohlen, mit Sprudel? Mit wenig Sprudel. Oh. Also wenn dir so eine Flasche Selta unter die Hände kommt, dann erstmal schütteln, dass ein bisschen Sprudel rausgeht. Ne, ich kaufe mir gleich mit wenig Sprudel. Also. Ach, da gibt's mit wenig Sprudel so, ja, von klar. Vornherein? Ist, naja, das ist das ausgewiesen? Ausgepriesen. Da steht dann so stiller Sprudel oder sowas. Oder mit wenig Sprudel oder sowas. Und ist dann aber wahrscheinlich teurer, weil es steckt ja eh ein Arbeitsakt mehr drin. Ne? Ich glaube nicht, nee. Ach nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich dachte, dass ja das Schütteln in der Fabrik dir schon abnehmen. Nee, und das dann natürlich aber auch berechnen. Nee, aber das übrigens das beste Wasser, was mit wenig Sprudel ist Vorschlag mit der roten Kappe. Aha. Das mit der blauen Kappe ist nämlich, glaube ich, ganz ohne Sprudel. Und das und die weiße Flasche, die ist mit viel Sprudel. Sag mal, und jetzt Wasser aus der Flasche trinken. Hältst du das jetzt eher für einen historischen Fortschritt oder siehst du das als ein Symptom der Dekadenz der Gesellschaft, in der wir leben? Tja, keine Ahnung, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber siehst ich denke, es ist eher ein Fortschritt. Siehst du, also, ich denke, dass es ein Symptom der Dekadenz ist. Naja, ich weiß nicht, nee. Die Gesellschaft hat nichts anderes mehr zu tun, als Leitungswasser auf Flaschen zu ziehen, mit roten Kappen zu bedecken und nach deutschen Kanzlern zu benennen. Naja, gut. Da kann man doch einen Schreck kriegen, oder? Naja, in welcher Welt leben wir eigentlich? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Siehst du, Axel, aber wir fragen uns das, Alex, wir fragen uns das aus sehr unterschiedlichen Gründen. Ja, das stimmt. Ja, bei mir stellt sich diese Frage jedes Mal, wenn ich eine Wasserflasche sehe. Ja, nee, bei mir überhaupt nicht. Wann stellt sich bei dir die Frage? Ach, wenn ich Kuttner-Sendung höre vielleicht. Ach, da zweifelst du dann? Hältst du jetzt eher für ein Zeichen der Dekadenz unserer Gesellschaft? Nee, falsch ist ein Witz. Nee. Nee, ist doch eher ein historischer Fortschritt, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Gut, das hast du schön gesagt. Habe ich dir zwar in den Mund gelegt, aber du hast es dann trotzdem ganz schön rausgebracht. Nee, das stimmt aber. Es gibt so viele Gründe, warum man verzweifeln könnte über die Gesellschaft heutzutage. Ja, wäre wieder ein eigenes Thema. Richtig. Verzweiflung. Genau. Ja, ein Thema, was ich demnächst möglicherweise beackern werde. Ach, das mal. Axel, ich danke dir für deinen Anruf. Alex übrigens. Tschüss, Alex. Ja, gut, ciao. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist Andi. Haha, Tag Andi. Tag Kuttner. Wie ist mit dem Verlust bei dir so? Ja, das ist eine ganze Menge. Ja? Ja. Kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren? Ja, wenn wir Doppelung vermeiden wollen, dann würde ich erstmal anfangen mit einer Art Routineverlust. Und wenn wir Doppelung nicht vermeiden wollten, dann würdest du mit Unschuld anfangen? Nee, Unschuld nicht. Rucksack. Rucksack auch nicht, aber Freundin. Freundin? Nee, dann lieber Routineverlust. Ja, Routineverlust jetzt aber so gesehen nicht als ein routinemäßiger Verlust, sondern ein Verlust von Routine. Ja, ist klar. Ja, und zwar durch die Tatsache, dass ich jetzt die Schulbildung hinter mir habe. Na, ist irgendwie... Bildung überhaupt oder meinst du das eigentlich, du meinst im engeren Sinne eher die Schule, oder? Schulbildung, ja, im engeren Sinne. Dadurch fehlt mir jetzt irgendwas so, dass man so einen Plan vor sich hat. Man steht so irgendwie ganz offen in der Weltgeschichte. Ah ja. Und lässt alles auf sich zukommen. Ja. Das ist aber quasi weiterhin zu beschreiben als ein Verlust einer bekannten sozialen Situation, in der man sich befindet. Ja. Ja? Kann man so sagen. Ja. Und jetzt steht einem die Gesellschaft wieder völlig fremd gegenüber und man muss seinen Platz neu finden. Ja. Ja. Und du hast jetzt noch überhaupt ja keine Vorstellung? Bisschen Pläne sind schon da, aber so richtig gefallen tut es mir. Die Vorstellung habe ich auch, aber auch nicht, was nach dem Sommer werden soll. Und also. Welcher Art sind so die Pläne? Feuerwehrmann werden? Rockstar? Nee, so weit geht es ja noch nicht mal. Das geht ja erst noch auf eine Fortsetzung der Bildung. Ach, studieren erst mal. Ja, studieren. Ja, und jetzt aber die Unsicherheit, was studieren? Das einmal und dann sowieso, dass die Bundeswehr noch dazwischen kommt. Da aber der kann man sich ja vielleicht durch Wehrdienstverweigerung entziehen. Ja, aber das Jahr hat man trotzdem dazwischen. Wahrscheinlich kommen dann andere Interessen, dass man vielleicht nicht mehr die Bildung fortsetzen will. Ja, und du wirst dich jetzt eher für Bundeswehr oder für Zivildienst entscheiden? Ich habe mich für Bundeswehr entschieden. Du hast dich für Bundeswehr entschieden, weil für dich doch einen gewissen Reiz hat, mal eine Waffe in der Hand zu halten. Nee, deshalb nicht. Nee, sondern? Aber weil... Aus finanziellen Gründen? Nicht mal das, vielleicht, weil es auch eine Art Sicherheit ist. Sonst hätte ich mich nämlich großartig um eine Stelle kümmern müssen. Ja, also du denkst jetzt aber auch Dienst am Vaterland. Also richtig überzeugt davon bin ich nicht. Aber was bringt dich jetzt dazu, zur Bundeswehr zu gehen? Ja, einfach die Pflicht, dahin zu müssen. Ich ignoriere einfach die Tatsache, dass ich jetzt auch die Möglichkeit für Wehrersatzdienst hätte. Ach so, du lässt dich quasi einfach treiben. Genau. Oh, ich sehe ein Bild. Das kann ich dir schwer beschreiben. Auf jeden Fall sehe ich MC Lücke. Voll verändert. Hast du ungefähr eine Vorstellung, wie MC aussieht? Nee. Der sieht gut aus. Und der sieht jetzt aber noch so, total besser aus. Haha, und ich habe ihn wieder überholt, aber darüber können wir jetzt an der Stelle nicht reden. Andi, danke dir für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. So, letzter Anrufer, hallo? Ja, hallo. Letzter Anrufer ist eine Rin, hallo Rin? Nee, ich bin er. Du bist ein er? Oh. Dann bist du aber noch deutlich unter 16. Ja. Und hast Unschuldsverlust und den Verlust der Stimme noch vor dir. Ja. Und willst du jetzt ein letztes Wort zu Verlusten überhaupt sagen? Nö. Danke. Ich wollte nur sagen, warum du mich immer ausschmeißt. Ja, die Frage bin ich nicht bereit zu beantworten. Kinder, die Sendung jetzt ist zu Ende. Viel Spaß mit einem völlig veränderten MC-Lücke. Ich bin ja voll gespannt, ob man das nachher hören wird beim Night Flight. Hört mal schön genau hin und wer weiß, was sich bei ihm verändert hat, der kann in der nächsten Woche bei mir petzen. Nächste Woche Dienstag 22 Uhr gibt's wieder Sprechfunk. Tschüss.